Hier ist die Europawelle Saar. In der Reihe Spiel im Funk bringt der Saarländische Rundfunk ein Lustspiel von William Somerset Maugham, Mrs. Dodd oder Lieber reich und glücklich. Dürfen wir Ihnen zunächst die Personen der Handlung vorstellen? Ich bilde mir ein, dass es wenige Männer gibt, die geschäftlich den Bogen besser raushaben. Da ist also als erste Mrs. Frances Worsley, von ihren Freunden Dodd genannt. Seit haben sich die Einnahmen der Brauerei verdoppelt. Sie ist gerade 30 Jahre alt, aber schon Witwe und glückliche Erbin einer Brauerei. Ich habe im Fernsehen und in ganzseitigen Zeitungsinseraten an den Nationalstolz des Volkes appelliert. Das zahlt sich immer aus. Worsley's Special, das englischste Bier von allen. Ja, Freddy, meine Brauerei zählt gegenwärtig zu den wenigen... Dieser Freddy ist ihr Neffe, Sohn ihrer Schwester und deren ehrenwertem Gatten, dem Pfarrer Anthony Perkins. Meine Hochachtung ist dir sicher, liebe Tante Dodd. Aber diese Tatsache erklärt auch die hohe Zahl der Bettelbriefe, die täglich mit deiner Post eingehen. Dafür habe ich dich vor 3 Monaten als Sekretär angestellt. Heute früh habe ich schon mindestens 50 beantwortet. Auf diese Weise kommt der arme Pfarrersohn zwar in das Zwielicht eines Erwerbstätigen, aber auch zu etwas Geld, das er leider zum großen Teil für seine etwas stutzhafte Kleidung wieder auszugeben pflegt. Sie bittet um Unterstützung für das Begräbnis ihres Mannes. Arme Frau, schick ihr 10 Pfund. Ich habe ihr Folgendes geschrieben. Sehr verehrte Mrs. McTavish, ich bedauere leider feststellen zu müssen, dass Sie innerhalb von 2 Jahren bereits das 3. Mal Ihren Mann verloren haben. Die Sterblichkeitsrate unter den unglücklichen Männern, denen Sie die Hand fürs Leben reichen, scheint mir so hoch, dass ich Ihnen empfehlen möchte, in Zukunft Witwe zu bleiben. Hochachtungsvoll und so weiter und so weiter. Deine Briefe sind so boshaft wie die Bemerkungen von Tante Eliza. Vererbt. Tante Eliza ist die Tante von Mrs. Dodd, also eine Großtante von Freddy. Also, liebe Dot, ich weiß, es geht mich überhaupt nichts an, aber ich frage mich wirklich, was du eigentlich... Tante Eliza lebt meist in dem Landhaus ihrer reichen Nichte am Themseufer. Dort strickt sie, aber sie weiß immer genau, was in London passiert. Kannst du einen präzisen Grund angeben, warum du ihn durchaus heiraten möchtest? Warum soll eine Frau einen Mann wohl heiraten? Dumme Frage. Siehst du. Genau das ist die Frage, die ich mir während meines 60-jährigen Lebens verschiedentlich gestellt habe. Und auf die ich nie eine plausible Antwort bekommen habe. Daher ist sie noch immer unverheiratet, wie die in London lebende 4. wichtige Person unserer Handlung, Gerald Halstein. Er ist allerdings auch erst halb so alt. Ach, mein lieber 30 Kind, Jahre genau. Ich bin ein Opfer des britischen Erbrechts. Mein Vetter 3. Grades ist der reiche Lord Hollington. Und ich, ehrlich gesagt, ich stehe vor der Pleite. Tut mir leid zu hören, dass du so in Schwierigkeiten bist, wenn ich dir mit 1.000 Pfund unter die Arme greife. Dieser großzügige Freund ist James Blenkinsope, der es geschafft hat, trotz seines guten Aussehens und seines sicheren Einkommens bis in sein hohes Alter von 55 Jahren Junggeselle zu bleiben. Zurückzahlen. Oh, hat keine Eile. Nein, James, auch in meiner Lage sollte man genug Selbstachtung besitzen, Löcher nicht zu stopfen, indem man andere aufreißt. Der Standpunkt ehrt dich, Gerald. Sicherlich hat so manche Mutter von heiratsfähigen Töchtern sich Mr. Blenkinsope heimlich als Schwiegersohn vorgestellt. Denn wie sagt doch von ihm Lady Salinger? Millionär und Junggeselle? Das ist wirklich zu viel für einen Mann. Lady Salinger ist die Witwe des Generals Sir Robert Salinger. Ihre Hauptaufgabe sieht sie darin, ihre 20-jährige Tochter Nelly vorteilhaft unter die Haube zu bringen. Ich dürfte mir recht geben, dass nur Fakten zählen. Das Glück in der kleinsten Hütte ist ein frommer Selbstbetrug. Er stellt sich kaum nach 10 Jahren solider Ehe in einer komfortablen Westend-Wohnung ein. Aber Mutter, du hast mir doch selbst erzählt, dass du nur aus Liebe geheiratet hast. Eben. Und ich werde alles daran setzen, meine Tochter vor diesem Fehler zu bewahren. Da die niedliche Nelly es nicht gewohnt ist, ihrer Mutter zu widersprechen, schweigt sie. Ob sie auch geschwiegen hätte, wenn sie gewusst hätte, was ein fleißiger Londoner Anwalt, Mr. Rickson, soeben erfährt? Ja, selbstverständlich. Nein. Ich werde ihn persönlich aufsuchen. Ja, in Ordnung. Ja, und vielen Dank, auch im Namen meines zukünftigen Klienten. Ja, ich melde mich wieder bei Ihnen. Nun, meine Damen und Herren, kennen Sie die Personen und die Komödie kann beginnen. Und zwar beginnt sie an einem sonnigen Juninachmittag in einem bequem eingerichteten Herrenzimmer einer Junggesellenwohnung in einer vornehmen Londoner Wohngegend. Die Fenster sind weit geöffnet, Radiomusik lädt zur Behaglichkeit ein und der einzige Anwesende macht es sich auch recht gemütlich. Er liegt in einem Sessel, blättert in Zeitungen und Zeitschriften und gießt sich gerade den 2. Whisky ein. Übrigens kennen Sie diesen Herrn noch nicht. Es ist Charles. Ganz einfach Charles. Von Beruf ist er Diener. Wir unterbrechen unsere Unterhaltungsmusik und bringen Nachrichten. Aus der Grafschaft York wird gemeldet, dass weitere Entlassungen im Bergbau unvermeidlich sind. Der Premierminister hat angesichts dieser Situation energische Maßnahmen angekündigt, um der derzeitigen Wirtschaftskrise zu steuern. Hongkong. Wie erst jetzt bekannt wird, kam es in der Kronkolonie Hongkong zu schweren Unruhen. Radikale Demonstranten stürmten das größte Proviantlager, das die Royal Army dort unterhält. Aus bisher noch ungeklärten Gründen kam es dabei zu einem Feuergefecht. Nähere Einzelheiten. Zudringlichkeit schätzt Mr. Helston gar nicht. Zudem kann es sein, dass er bis Mitternacht ausbleibt. Das Beste ist, übergeben mir die Rechnung. Aber es handelt sich nicht um eine Rechnung, es handelt sich um eine äußerst wichtige Mitteilung für Mr. Helston. Ich bin sein Anwalt. Sein Anwalt? Ja. Kommen öfter Lieferanten mit Rechnungen? Offen gestanden, in letzter Zeit täglich mehrere. Deshalb werde ich den Verdacht nicht los, dass Sie der Gerichtsvollzieher sind. Gewissermaßen im Gegenteil. Ich habe Mr. Helston eine Eröffnung zu machen, die seine Verhältnisse mit einem Schlag völlig ändern wird. Also sagen Sie mir um Himmels Willen endlich, wo er sich befindet. Im Club. Aha. Kann ich dort anrufen? Bitte sehr. Haben Sie eine Nummer? Gerard 7869. Dankeschön. Bitte. Der Apparat muss gestört sein. Unter Umständen wäre es denkbar, dass Mr. Helston mit den letzten Telefonrechnungen... Rückstand ist. So. Höchste Zeit, dass seine Lebensumstände wieder eine solide Basis erhalten. Wem sagen Sie das? Der Whisky ist auch fast da. Wissen Sie was? Ich nehme mir jetzt ein Taxi und fahre zu Mr. Helston in den Club. Bitte. Die Londoner Börse schloss heute mit dem tiefsten Stand gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Wir verlesen die Kursnotierungen. Barclays Bank 83 Schilling 10 Pence. British Leyland 15 Schilling 9 Pence. Consolidated Gold Foundation 72 Schilling 5 Pence. De Beers 47 Schilling. Electric and Musical Industries 52 Schilling 9 Pence. Minus 2,5 Imperial Punkt. Tobacco 19 Schilling 66 Pence. Midland Bank 75 Schilling minus 10 Pence. 6. Rio Tinto Corporation 138 Schilling. Minus Mit dem 4. Börsenbericht sind unsere Nachrichten beendet. Hören Sie nun Musik zum Feierabend. Geschlafen. Bitte, Charles, lassen Sie sich nicht stören. Es wäre mir ein schrecklicher Gedanke, Ihren kostbaren Schlaf unterbrochen zu haben. Darf ich Ihnen den Hut abnehmen, Sir? Bitte überanstrengen Sie sich nicht. Ein herrlicher Sessel. Kein Wunder, dass Charles darin eingeschlafen ist. Mr. Rickson war hier. Er fuhr dann wieder in Ihren Club. Wie gut, dass ich ihn verfehlt habe. Ein Anwalt bringt selten was Erfreuliches. Soll ich Whisky und Soda servieren, Sir? Wenn es Ihnen nicht zu viel Mühe macht? Welchen, Sir? Den für Gäste? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, den Whisky, den Sie zu trinken pflegen, Charles. Der wäre dann schon hier. Zigaretten? Ja, danke. Ach, bitte, setz dich doch, James. Mach es dir gemütlich. Ja, mache ich, mein Junge. Bequemlichkeit gehört zu den Grundsätzen, denen ich während eines langen und ereignislosen Lebens stets treu geblieben bin. Möchten Sie sonst noch etwas, Sir? Könnten Sie mir noch 2 Minuten Ihrer wertvollen Zeit opfern? Ich möchte etwas mit Ihnen besprechen. Geht in Ordnung, Sir. Hier bitte die Börsenberichte. Ich habe mir erlaubt, die heutigen Kurse nach der Radiodurchsage zu notieren. Bitte? Charles, ich sehe großzügig darüber hinweg, dass Sie sich in meinen Sessel setzen und die Füße auf den Tisch legen. Aber ich bestehe einfach darauf, meine Zeitung noch in jungfräulichem Zustand zu bekommen. Tut mir leid, Sir. Ich glaubte, in Ihrem Sinn zu handeln, wenn ich die Börsenberichte regelmäßig verfolge. Ihre Bergwerksaktien stehen nämlich katastrophal. Darauf trinken wir noch einen. Erlauben Sie? Nehmen Sie nicht so viel Whisky, als ob es für Sie selbst wäre. Danke. Sie werden sich erinnern, Sir, ich war immer dagegen, dass Sie sich im Bergbau engagieren. Sie sind ja ein Juwel, Charles. Sie bedienen Mr. Halster nicht nur, Sie beraten ihn auch finanziell. Ich nehme mir gelegentlich die Freiheit. Umso schmerzlicher trifft es mich, dass ich gezwungen bin, mich des Vergnügens Ihrer Dienste zu berauben. Bitte? Wie Sie sehen, bemühe ich mich, Ihnen Ihre Kündigung auf möglichst schonende Weise beizubringen. Ich war mit Ihnen außerordentlich zufrieden. Gibt es irgendeinen besonderen Anlass für Ihren Entschluss? Sie erwähnten ihn vorhin selbst, Charles. Meine Bergwerksaktien schlagen alle Rekorde einer Talfahrt. Wenn es sich um mein Gehalt handelt, Sir, so bin ich gern bereit, es Ihnen bis auf Weiteres zu stunden. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Charles, aber glauben Sie allen Ernstes, dass ich ohne drastische Sparmaßnahmen meine Wirtschaft sanieren kann? Wenn Sie mich so direkt fragen, Sir, die Dinge sehen nicht rosig aus. Bist du ernsthaft pleite? Ja. Und da ich leider nicht in deiner beneidenswerten Lage bin, eine Tante zu besitzen, die mich in einem solchen Fall als Sekretär engagiert, muss ich noch heute meine Wohnung kündigen. In einer Woche werde ich dann den Staub Londons von meinen Füßen schütteln. Wieder ein beklagenswertes Opfer der britischen Restriktionspolitik. Und des britischen Erbrechts, vergiss das nicht. Die Hollingtons schwimmen im Geld. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, Sir, ich finde diese Sachlage in sozialer Beziehung ungerecht. Haben Sie denn überhaupt eine Ahnung, wovon wir reden, Charles? Mit den Hollingtons, da korrespondiere ich doch gar nicht. Sie sprachen vom britischen Erbrecht, Sir, aufgrund dessen nicht nur der Titel, sondern auch das gesamte Vermögen einer Adelsfamilie jeweils nur an den ersten Erbberechtigten fällt. Da Sie da bedauerlicherweise nicht sind, bleibt Ihnen das Geld der Familie Hollington vorenthalten. Wie ich bemerke, haben Sie Ihre reichlich bemessene Freizeit auch zum Studium meines Adelskalenders benutzt. Nicht notwendig, Sir. Ich besitze ihn selbst. Sie sind wirklich bemerkenswert, Charles. Ich studiere ihn sorgfältig, bevor ich eine neue Stellung antrete. Diese Vorsicht glaube ich mir schuldig zu sein. Es war mir dabei trotz gewisser Bedenken eine Beruhigung, Sie aus so wohlrenommierter Familie zu wissen. Sie haben immer noch Chancen, wenn ich mich so ausdrücken darf. Charles ist Politiker. Er zieht Wechsel auf die Zukunft. Leider hat die Tatsache, dass ich einer wohlrenommierten Familie entstamme, bisher lediglich zu einem gewissen Luxusbedürfnis geführt. Und da mir jeder Lehrstoff, der sich mit der praktischen Seite des Lebens, dem Geldverdienen befasst, von Jugend auf ferngehalten wurde... Wird dir nach altem Brauch nichts anderes übrig bleiben, als eine reiche Frau zu heiraten. Kommt nicht in Frage. Darf ich mich dem Antrag von Mr. Blenkinsop aus voller Überzeugung anschließen, Sir? Sie retten damit nicht nur Ihren Lebensstandard, sondern ersparen mir auch die Stellungssuche. Charles, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Es läutet. Sind Sie zu Hause, Sir? Nein. In einer halben Stunde erwarte ich zwei Damen zum Tee. Aha. Meine beiden lieben Freunde werden leider gezwungen sein, mich in 25 Minuten des Vergnügens ihrer Gesellschaft zu berauben. Wir hatten eigentlich nicht die Absicht. Niemanden hereinlassen, Charles. Sehr wohl, Sir. Wer auch immer dein Besucher sein mag, Geduld ist nicht seine Stärke. Sie an, meine Tante. Mrs. Worsley. Ich muss Sie so verdringend sprechen. Tut mir außerordentlich leid, Madam. Mr. Helston ist vor 5 Minuten weggegangen. Eigentlich müssten Sie ihm im Treppenhaus begegnen. Na, denken Sie, Charles. Und jetzt gestatten Sie. Na, Mrs. Worsley. Tante Dodds. Oh, Mrs. Dodds. Sehen Sie, da sind sogar drei. Wo haben Sie nur Ihre Augen, Charles? Ich werde einen Arzt aufsuchen müssen, Madam. Tun Sie das, Charles, und versuchen Sie nie mehr, mich in das Licht zu führen. Im Vorbeigehen sah ich vor Ihrem Haus eine meiner Bierkutschen stehen, lieber Sherald. Da wollte ich mich erkundigen, wie Ihnen mein Bier schmeckt. Vorzüglich, danke. Und Ihnen, mein Bester? Bitte, Madam? Tun Sie doch nicht jedes Mal, als sei Ihnen entfallen, dass ich die Worsley-Brauerei bin. Ich werde niemals einen Gedanken daran verschwenden, Madam. Ich trinke nie Bier. Wie schade. Es mag wie Eigenlob klingen, aber das neue Worsley-Special ist besonders gut. Sie können jetzt gehen, Charles. Sir. Ein Glück, dass ich ihn schon gekündigt habe. Charles würde nie in einem Hause bleiben, wo man ihn so schwer beleidigt hat. Ich kann's mir nun mal nicht verkneifen, ihn ein bisschen zu schockieren. Die Art, wie er mich ansieht, seit er weiß, dass ich die Brauerei leite, reizt mich einfach dazu. Berufstätige Frauen findet er unstandesgemäß. Sie haben mir noch gar nicht gesagt, dass Sie froh sind, mich zu sehen. Ich bin auch noch gar nicht ganz sicher. Schwindeln Sie mir wenigstens vor, dass Ihnen mein Kleid gefällt, Sie Igel. Oh, es ist sehr hübsch. Sehr hübsch? Das war es vielleicht mal. Keine Frau in ganz London würde so etwas Altmodisches zu tragen wagen. Wie schade, dass ich Sie nicht bitten kann, Platz zu nehmen. Sie hoffen vielleicht immer noch, mich hinaus zu manövrieren, ohne die mindestens 150 Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben, die ich für Sie auf Lager habe. Aber da sind Sie schief gewickelt. Zunächst einmal möchte ich wissen, warum Sie letzte Woche nicht einmal bei mir erschienen sind. Punkt 2, warum geben Sie Charles Order, mich abzuwimmeln, wenn ich daraufhin zu Ihnen komme? Und Punkt 3, warum versuchen Sie, mich loszuwerden, wenn ich nun mal schon hier bin? Zu 1... Ich war nicht bei Ihnen, weil ich dringende Geschäfte abzuwickeln hatte. Ah. Zu 2, ich ließ mich verleugnen, weil das Resultat meiner Bemühungen mich ziemlich deprimiert hat. Und zu 3, ich kann Sie nicht bitten zu bleiben, weil ich Besuch erwarte. Stellen wir uns doch mal vor, ich wäre eine äußerst taktvolle Person. Dann müsste ich mir jetzt ein Taxi rufen, nicht wahr? Auf keinen Fall. Sie müssten mich bitten, Ihnen eins zu bestellen. Sehen Sie? Sie meinen, ich soll? Da ich aber keine äußerst taktvolle Person bin, erübrigt sich das, mein lieber Gerald. Einmal sind Ihre Antworten glatter Unsinn und zum anderen möchte ich wissen, wer Sie besucht. Wenn es jemand ist, den ich kenne, würde ich ihm gern guten Tag sagen. Und wenn nicht, dann platze ich vor Neugierde, zu sehen, wer es ist. Sie verlassen sich einfach darauf, dass ich nicht imstande bin, einer Dame gegenüber handgreiflich zu werden. Versuchen Sie es nur. Ich rufe um Hilfe. Freddy? Ja? Ehe ich's vergesse, heute Nachmittag ist so ein Packen neuer Bettelbriefe gekommen. Alle per Eilboten, da? Oh. Die müssen umgehend erledigt werden. Eine ältliche Jungfrau braucht, um anständig zu bleiben, Geld für eine rückständige Miete und eine ehemalige Filmdiva hat einen verkommenen Mann und 16 hungrige Kinder. Wie unmoralisch. Das kann ich nicht finden. Solche Damen haben gewöhnlich ein verkommenes Kind und 16 hungrige Männer. Ich soll die Briefe also tatsächlich sofort beantworten? Jawohl. Aber dadurch wirst du nur mich los. Blenkinsop bleibt hier. James, machen Sie sich nützlich. Beaufsichtigen Sie Freddys Rechtschreibung. Er kommt gerade aus Oxford. Wenn Mr. Helston gewalttätig wird, rufen Sie uns. Gib dir schön Mühe, Freddy, und wirf den Leuten nicht vor, dass sie trinken. Wir leben davon. Ja, Tante. So, und nun zu uns. Was fehlt Ihnen, Gerald? Mir? Wollen Sie es einer guten Freundin nicht sagen? Nichts, wobei Sie mir helfen könnten, Mrs. Dodd. Lassen Sie die Mrs. weg, ja? Sonst fühle ich mich so über 30. Ich bin froh, dass Sie heute hergekommen sind. Das gibt mir Gelegenheit, Ihnen für alles zu danken. Sagen Sie mal, mein Junge, wovon reden Sie eigentlich? Um die Wahrheit zu sagen, ich bin finanziell am Ende. Ach, wie dumm von mir. Ich bin selbst so unanständig wohlhabend, dass mir nie der Gedanke kommt, meinen Freunden könnte es anders gehen. Und dabei haben sie mir noch Theaterkarten, Taxis und Gott weiß was bezahlt. Ich bin ihnen bestimmt ein Vermögen schuldig. Und sehen Sie, schulden mir keinen Penny. In Zukunft muss ich darauf bestehen, alle Unkosten zu tragen. Ich möchte nämlich auf keinen Fall auf unsere entzückenden kleinen Soupers im Savoy verzichten. Ach, Sie wollen mir wohl heimlich unter dem Tisch Ihre Geldbörse in die Hand drücken, wenn ich die Rechnung verlange, wie? Nein, nein, nein, ausgeschlossen, da mache ich nicht mit. Wie wär's, wenn wir sparsamer sind? Es ist keine Frage der Sparsamkeit. Meine wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich so ungünstig entwickelt, dass mir nur noch dreierlei übrig bleibt. Betteln, stehlen oder arbeiten. Gibt es keine vierte Möglichkeit? Nein. Ich bin bis über die Ohren verschuldet. Mein letzter Gesundungsversuch waren Bergwerksaktien. Von dem Tag an, als ich sie kaufte, fielen sie senkrecht auf einen absoluten Tiefstand. Ich fürchte, ich habe dem Bergbau den Todesstoß versetzt. Bitte. Das geschieht Ihnen recht. Sie hätten mit der Zeit gehen und Brauereiaktien kaufen sollen. Ich darf zu meiner Rechtfertigung noch anführen, dass ich nie in diese Lage gekommen wäre, hätte ich nicht für einen Freund eine Bürgschaft geleistet. Das haben Sie getan? Bravo. Ich konnte nicht anders. Er hat mir beim Leben seiner Eltern geschworen, das Geld pünktlich zurückzuzahlen. Na und? Er war vollweise. Kurz und gut, man nennt das, Sie sind pleite. Total. Das freut mich zu hören. Mrs. Dodd, das freut Sie? Liebe Gerald, Sie gehören einer Gesellschaftsschicht an, der auch heute noch stets ein Rettungsanker bleibt. Ist das eigene Geld futsch, macht man eine gute Partie. Ein Gentleman, der es heutzutage ablehnt, reich zu heiraten, gerät todsicher in den Verdacht, er sei andersherum. Danke für die Belehrung. Trotzdem bin ich nicht überzeugt, dass eine Geldheirat das Richtige für mich wäre. Gerald, seien Sie nicht so verbohrt. Nie hat wahre Liebe darunter gelitten, dass eine charmante Witwe 40.000 Pfund im Jahr ausgeben kann. Was wollen Sie damit sagen? Mein lieber Gerald, ein Mann glaubt vielleicht, eine Frau sehe nur etwas, was sie mit großen Kulleraugen anschaut. Ja, wissen Sie denn nicht, dass jede richtige Frau auch mit dem Hinterkopf sehen kann? Und was sehen Sie mit Ihrem Hinterkopf? So mancherlei. Ich sehe Ihre Augen im Zorn aufleuchten, wenn ich ins Zimmer trete. Sie geben Ihrem Diener Anweisungen, Sie zu verleugnen, wenn ich unangemeldet erscheine. Ich bemerke, wie Sie im Theater geradezu darauf lauern, den Augenblick zu versäumen, mir den Pelz um die Schultern zu legen. Das klingt vielleicht alles etwas verrückt, aber jedenfalls habe ich die Schlussfolgerung daraus gezogen, dass Sie jeder intimen Berührung aus dem Weg gehen, weil Sie mich mögen. Finden Sie es sehr zartfühlend, sich gerade jetzt die Art über mich lustig zu machen? Aber ich mache mich doch nicht lustig über Sie. Ich bin besorgt und gerührt. Zunächst dachte ich, ich mache mir etwas vor und sehe Dinge nur, weil ich sie gern sehen möchte. Aber als ich endlich Gewissheit hatte, dass Sie Ihre Liebe nur zu verbergen suchen, dann war ich so glücklich, dass ich volle 2 Stunden wie ein Schlosshund geheult habe. Es hat mich eine ganze Puderdose gekostet, mich wieder halbwegs auf Hochglanz zu bringen. Sie werden mich jetzt für sehr gefühllos halten. Ich hätte es Ihnen natürlich längst gestehen sollen, warum ich dies und jenes so tue, weil ich verlobt bin. Gerald! Ich bin seit langer Zeit mit Nelly Salinger verlobt. Warum haben Sie mir nie etwas davon erzählt? Niemand durfte es wissen. Und ich hatte Angst, Ihre Freundschaft zu verlieren. Dort. Ich mag dich wirklich wahnsinnig gern. Und ich bin froh, dass du das endlich aus mir herausbekommen hast. Na also, dann ist doch alles in bester Ordnung. Wir werden so schnell wie möglich heiraten. Auf diese Weise bist du alle Sorgen los. Mein Geld löst alle Probleme. Leider nein. Das sollte mich wundern. Ich sagte dir doch, ich bin mit Nelly Salinger heimlich verlobt. Ein Verlöbnis kann man lösen. Nicht dieses. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Du weißt doch, dass Nelly Salinger sozusagen meine Jugendfreundschaft ist. Freilich, bei den Salingers haben wir uns ja kennengelernt. Hör zu, Liebling. Vor 3 Jahren trafen wir uns zufällig an der Riviera. Ich war damals erst 27. Das ist doch kein Grund, deinen Heiratsantrag zu machen. Das kam rein zufällig. Wir machten eines Abends einen Spaziergang und wir wussten nicht recht, es zu reden. Und so war es die naheliegendste Sache von der Welt, dir einen Antrag zu machen. Und musste das denn ausgerechnet dein Heiratsantrag sein? Sie hat ihn angenommen. Junge Mädchen in dem Alter tun nichts lieber als das. Die Mutter, Lady Salinger, war ganz anderer Meinung. Sie wollte nichts von einer Heirat mit mir wissen. Eine kluge Frau, sie hat recht daran getan. Ganz und gar nicht. Hätte sie uns ihren Segen gegeben, dann wäre die Sache in 3 Wochen wieder geplatzt. Aber sie regte sich entsetzlich auf, verbot Nelly, mich je wiederzusehen. Und das Resultat war natürlich, dass wir uns ständig trafen. Heimlich. In einer Teestube. Wie romantisch. Und so schlecht für die Linie. Schließlich kam Lady Salinger dahinter. Eines Tages tauchte sie bei mir auf und erklärte, sie habe sich entschlossen, Nelly 1 Jahr mit nach Amerika zu nehmen. Sie ließ sich von mir das Versprechen geben, während dieser Zeit keinerlei Verbindung mit Nelly zu suchen. Falls Nelly und ich nach diesem Probejahr immer noch unbelehrbar seien, würde sie ihre Zustimmung nicht länger verweigern und die Verlobung offiziell bekannt geben. Mit Anzeige in der Morning Post und so. Schwarz auf weiß. Und wann kommen die beiden zurück? Sie sind schon da. Seit 1 Woche. Aber ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit Nelly zu sprechen. Doch das Jahr ist um. Gestern kam von Lady Salinger die Anfrage, ob sie mit Nelly zum Tee zu mir kommen könne. Aha. Und du? Lieber Himmel, was soll ich ihr jetzt sagen? Vor 1 Jahr war ich bereits unbemittelt. Jetzt bin ich, wie gesagt, pleite. Ich werde sie bitten, mich von meinem Versprechen zu entbinden. Wenn alles so günstig steht, warum jagst du mir dann solche Angst ein? Ich fürchte, ich muss dir noch etwas gestehen. Noch etwas? Ja. Sag bloß, du hast ein kompliziertes Vorleben. Das fände ich himmlisch, Liebling. Oh nein, es betrifft meine Verwandtschaft. Du weißt, Titel und Geld des Lord Hollington gehört meinem Vetter. Das ist nur ein Vetter 3. Grades. Damit kannst du mir nicht imponieren. Das will ich auch nicht. Nur vor 1 Jahr standen noch 3 Verwandte zwischen mir und dem Adelstitel. Es schien völlig ausgeschlossen, dass ich noch zu Lebzeiten an die Reihe käme. Und inzwischen? Letzten Winter wurde mein Vetter 2. Grades bei der Jagd von einem Krokodil gefressen und mein Vetter 1. Grades starb vor Freude über die Aussicht auf die Erbschaft am Herzschlag. Sollte Lord Hollington jetzt etwas zustoßen... Dann würde Lady Salinger plötzlich ihr Herz für dich entdecken und der Heirat zustimmen. Nicht einmal ihre besten Freunde können bestreiten, dass sie blitzschnell erkennt, wo ihr Vorteil liegt. Sag mal, dieser Lord Hollington, hat er nicht ein Kommando in Hongkong? Eins der wichtigsten. Er befehligt das Proviantlager. Das ist ja leider recht ungefährlich. Wer wird denn so boshaft sein? Von mir aus soll er in Ehren 80 oder 100 werden. Gut. Dann sag mir schnell, wie sehr du mich liebst, Gerald. Darf ich doch nicht. Gerald, sei nicht so eigensinnig. Du wirst mich heiraten, ich bestehe darauf. Sonst hast du ein ganz erbärmliches Spiel mit mir getrieben. Wir werden furchtbar glücklich sein, Gerald. Ich rede vielleicht eine Menge Unsinn, aber ich meine es nicht so. Das sind sie. Lieber Gott, und ich habe meine beiden Sekretäre da drüben vergessen. Ich möchte Ihren Arbeitseifer nur ungern stören, meine Herren, aber vielleicht möchten Sie doch eine Tasse Tee? Wir wollten gerade aus dem Fenster springen. Woran Sie nur Ihre guten Manieren gehindert haben. Nein, diese Wohnung, sie liegt im 2. Stock. Lady und Miss Salinger. Guten Tag, lieber Gerald. Unsere liebe Mrs. Worthy, wie reizend, Sie hier zu treffen. Guten Tag, Lady Salinger. Ich glaube, Sie kennen Mr. Blenkinsop. Und ob. Wie hat Ihnen Amerika gefallen? Ein überschätztes Land. Die Mädchen dort sind derart heiratswürdig, dass selbst willige Männer vor der Ehe zurückschrecken. Mr. Perkins, Lady Salinger, Miss Salinger. Mein Neffe und zugleich Sekretär. Tatsächlich, wie praktisch. Guten Tag. Liebe Mrs. Worsley, was für ein entzückendes Kleid Sie da tragen. Sie haben immer so auffallende Sachen. Damit mache ich Reklame für mein Bier. Wussten Sie das nicht? Ach, ich wünschte, ich könnte es trinken, Mrs. Worsley, aber es macht so dick. Bei Ihnen gibt es sicher immer Bier zu den Mahlzeiten. Aus reiner Dankbarkeit. Es ermöglicht mir meine reich gedeckte Tafel. Darf ich Ihnen eine Tasse Tee einschenken? Danke, sehr freundlich. Setzen Sie sich zu mir, Gerald. Bitte. Madam. Danke, Charles, danke. Ich habe noch kein Wort mit Ihnen sprechen können, seit wir aus Amerika zurück sind. Machen Sie doch bitte ein Gesicht, als unterhielten wir uns übers Wetter. Das wird in Anbetracht des Themas nicht ganz einfach sein. Vor 3 Jahren schon habe ich Ihnen klarzumachen versucht, dass eine Heirat mit Nelly absurd ist. Jetzt muss ich Ihnen sagen, dass sie nicht in Frage kommt. Liebe mag ja auf ihre Art ganz schön sein, aber ist sie letzten Endes eine Entschädigung für eine schäbige Mietwohnung in einem Londoner Vorort? Sie sind nicht eben romantisch, Lady Salinger. Ah, reden wir offen miteinander. Ja, wie lautet Ihr Ultimatum? Hören Sie zu, Gerald. Ich gehöre nicht zu den Müttern, die durch die Heirat ihrer Töchter zu Reichtum kommen wollen. Geld macht nicht glücklich. Aber wenn Sie nicht wenigstens 2000 Pfund jährlich haben, können Sie meiner Tochter nicht das Geringste bieten. Das ist sicher noch sehr bescheiden. Na sehen Sie, ich erwarte keinen Palast, aber eine ganz normale 10-Zimmer-Wohnung ist doch nicht zu viel verlangt. Jetzt sind Sie dran. Ich muss Sie leider davon in Kenntnis setzen, dass ich vom Pech verfolgt bin. Um rasch zu etwas Kapital zu kommen, habe ich mich zu Investitionen verleiten lassen, die mich völlig ruinierten. Mein lieber Gerald, das tut mir aufrichtig leid. Steht es wirklich so schlimm? Es könnte nicht schlechter sein. Wirklich ungemein bedauerlich. Andererseits vereinfacht es die Situation, nicht wahr? Ungemein. Ich werde Nelly bei nächster Gelegenheit um die Auflösung unserer Verlobung bitten. Sehr korrekt von Ihnen, Gerald. Sie haben fabelhafte Grundsätze. Wirklich ein Jammer, dass Sie nicht finanziell untermauert sind. Warum sprechen Sie denn nicht gleich mit Nelly? Dann haben Sie es hinter sich. Hier? Unter all den Menschen? Das ist gerade das Richtige. Sie ersparen sich beide unnötige Gefühlsaufwallungen. Nelly? Ja, Mutter? Komm doch bitte mal. Liebe Nelly... Ich muss dir etwas sagen, etwas Ernstes, aber du darfst dich auf keinen Fall aufregen. Kommen Sie ruhig zur Sache, Gerald. Für Nellys Haltung verbürge ich mich. Die Sache ist also Mr. die... Mr. Gott sei Dank, dass ich Sie endlich erwische, mein lieber Mr. Helston. Ich suche Sie in ganz London wie ein Verrückter. Meine Taxispesen betragen bis jetzt bereits 15 Pfund. Ja, hat es nicht vielleicht etwas Zeit bis morgen? Heute Sie sind bin nicht ich in der Verfassung für Geschäftliches, das verstehe ich gut. Offenbar halten Sie hier bereits eine Art Trauerfeier, nicht wahr? Trauerfeier? Weswegen? Ja. Wissen Sie es denn nicht? Nein, keine Ahnung. Was ist denn passiert? Ihr Vetter, Lord Hollington, ist tot. Nein. Was Sie nicht sagen. Gefallen für England. Im Kampf gegen Plünderer. Richtig. Er befehligte doch ein Proviantlager oder sowas ähnliches. Allerdings, ja. Soviel ich bisher im Commonwealth-Ministerium erfahren habe, haben unlautere Elemente, die dort als Arbeiter angestellt waren, einer Horde von Demonstranten Einlass verschafft. Die machten sich sofort über die Reissäcke her. Offenbar waren sie durch Hunger total demoralisiert. Lord Hollington trat ihnen mit der Waffe entgegen. Bei dem daraus entstehenden Feuergefecht wurden die Säcke aufgerissen und Lord Hollington unter den Reismassen begraben. Was für ein Patriot, Gerald, wie tröstlich für Sie, dass Sie einen so aufrechten Charakter in der Familie haben, gehabt haben. Ich gratuliere von ganzem Herzen. In 2 Monaten wollte er heiraten. Schmerzlich. Sehr schmerzlich. Aber man muss auf dem Boden der Tatsache bleiben. Zudem war er im Grunde doch nur ein sehr entfernter Verwandter von ihm. Eben. Warum also die Aufregung? Mr. Helston erbt den Titel. Und ein beträchtliches Vermögen. Das versteht sich von selber. Darf ich Sie für morgen in meine Kanzlei bitten, damit wir die Formalitäten erledigen, Müller? Bitte? Ja, es ist recht, Mr. Rixon. Dann wünsche ich Ihnen noch einen erbaulichen Abend, meine Herrschaften. Wäre es nicht richtiger, Mr. Helston erst einmal allein zu lassen? Es kommt alles etwas plötzlich für ihn. Wie recht Sie haben, meine Liebe. Komm, Nelly. Ja, auf Wiedersehen. Eigentlich wollte ich dir noch etwas sagen, Nelly. Auf Wiedersehen, Gerald. Wiedersehen. Na, also, Wiedersehen, Gerald. Verschwinde, Freddy. Ich muss mit Gerald reden. Wiedersehen, alter Knabe. Wiedersehen. Also, ich muss sagen, diese Miss Salinger ist ja ein bezauberndes Geschöpf. Nun? Die Nachricht kam genau eine halbe Stunde zu früh. Jetzt bin ich an Händen und Füßen gebunden. Wieso? Ich kann nicht mehr zurück. Das musst du doch einsehen dort. Wenn ich dir wirklich etwas bedeute, findest du einen Weg. Du darfst mich ruhig für einen Snob halten dort, aber von jetzt an repräsentiere ich den Namen einer berühmten Familie. Ich kann nicht mehr handeln, wie es mir passt. Du hast überhaupt kein Herz? Du warst sehr gern bereit, mich zu heiraten, als du keinen Penny dein eigen nanntest. Glaubst du wirklich, ich hätte deinen Antrag nur des Geldes wegen angenommen? Ja. Wirklich? Nein, natürlich nicht. Danke. Du brauchst es gar nicht als Kompliment zu werten. Ich hätte es lieber mit einem intelligenten Schuft zu tun, der mich liebt, als mit einem ehrlichen Idioten. Der dich noch viel mehr liebt. Nur leider eine andere heiratet. Ich muss fort. Zu Mr. Rixon? Zu Nelly. Ich muss wissen, woran ich bin. Woran du bei ihr bist, weiß ich genau. Milord wünschen? Meinen Hut, meinen Mantel. Sofort, Milord. Für dich ist einzig und allein Nelly wichtig. Wenn sie nicht selbst um die Auflösung unserer Verlobung bittet, bleibt es bei der Heirat. Darf ich mir eine Frage erlauben, Milord? Nennen Sie mich nicht dauernd Milord zum Donnerwetter, das gibt mir den Rest. Darf ich annehmen, dass Sie unter den aufhaltenden Umständen meine Kündigung zurückziehen, Milord? Nein, jetzt erst recht nicht. Und er war ein so feiner Mensch, als er noch bürgerlich war. Charles? Madam? Was würden Sie jetzt tun, wenn ich nicht hier wäre? Ich würde mir Musik im Radio suchen und darüber nachdenken, wo ich eine neue Stelle finden werde. Dann tun Sie das. Ich lasse Sie jetzt allein. Auf Wiedersehen, Madam. Der Juni ging ins Land. Das Wetter wurde noch schöner und so ist es nicht zu verwundern, dass wir 4 Wochen nach diesem dramatischen Tag Miss Eliza McBrager auf der Terrasse des Landhauses von Mrs. Worsley unter einem Sonnenschirm antreffen. Mrs. Worsley persönlich scheint nicht so gut gelaunt, obwohl im Hintergrund der Terrasse ein sehr hübsch gedeckter Tisch zum Lunch einlädt. Er ist übrigens für 4 Personen gedeckt, man scheint also noch Besuch zu erwarten. Sag mal, meine Liebe, warum setzt du dich eigentlich nicht ein bisschen in die Sonne und beruhigst deine Nerven? Lass mich, bin wütend. Nur nach meiner Berechnung bist du jetzt gut und gern 20 Kilometer marschiert. Hast du die heutige Zeitung schon gelesen? Nein, mein Kind. Dann hör dir das einmal an. Lord Hollington und Miss Eleanor Salinger, einzige Tochter des verstorbenen Generals Sir Robert Salinger, beehren sich, ihre Verlobung anzuzeigen. Was sagst du dazu? Na, du hast mir diese Notiz nun glücklich zum 23. Mal vorgelesen, mein Kind. Sie verliert allmählich an Neuigkeitswert, findest du nicht? Soll man denn das für möglich halten? Da nimmt man morgens ganz arglos seine Zeitung zur Hand und plötzlich entdeckt man schwarz auf weiß, dass der Mann, den man zu heiraten beabsichtigt, offizielle Schritte einleitet, eine andere zu ehelichen. Kannst du mir eigentlich einen präzisen Grund angeben, warum du ihn durchaus heiraten möchtest? Naja, weil er intelligent ist, weil er gut aussieht, weil er amüsant ist. Oh, findest du ihn wirklich intelligent? Eben nicht, weiß Gott. Er ist dümmer als die Polizei erlaubt. Was habe ich mir für Mühe gegeben, ihm das klarzumachen? Eigentlich sieht er auch gar nicht so besonders gut aus. Oder findest du, dass man viel Staat mit ihm machen kann? Ach, wenn ich es mir richtig überlege, im Grunde ist er ein ziemlich dürftiger Anblick. Immerhin sagst du ja, er sei amüsant. Keine Spur. Er ist der langweiligste Patron auf Gottes weiter Welt. Aber warum willst du ihn denn bloß heiraten? Weil ich doch so wahnsinnig in ihn verliebt bin. Ja, aber warum? Denn nur Kind, warum? Ach, hol's den Teufel, ich weiß es nicht. Ich bin es eben. Die einzig mögliche Erklärung. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt, ihn zu heiraten, basta. Und je mehr Hindernisse sich mir in den Weg stellen, desto fester wird mein Entschluss, mir nur ihn zu kapern. Na gut, und was willst du jetzt unternehmen? Wenn ich das nur wüsste. In einer halben Stunde stehe ich Aug in Aug mit dem Feind und ich habe noch nicht einmal einen Schlachtplan. Dabei zermartere ich mir mein Hirn seit 4 Wochen Nacht für Nacht und ich komm nicht auf den Dreh. Na, aber warum hast du sie hierher gebeten? Das war sträflicher Leichtsinn. Ich habe darauf gesetzt, dass mir ein Geistesblitz kommt, wenn ich sie so vor mir sehe. Gerald hat mir am Telefon versprochen, das Wochenende hier zu verbringen. Und damit ihm keine Ausrede bleibt, habe ich die Salingers gleich mit dazu gebeten. Lady Salinger schien entzückt, ein paar Tage Kost und Logis umsonst zu haben. Ach, das ist James Blenkinsope mit meinem Nichtsnutz von Neffen. Dass die beiden heute Morgen hier unangemeldet hereinschneien mussten, ist mir auch nicht ganz geheuer. Das kann nur Geralds Einfall sein. Der Feigling will nicht mit mir alleine bleiben. Guten Tag. James? Hallo, Mr. Wir wollen gleich essen, ihr müsst ja ganz verhungert sein. Madam? Aber das ist ja Charles. Seit wann sind Sie denn bei Mrs. Worsley? Wir haben plötzlich entdeckt, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Als Gerald ihn so knall und fall entlassen hat, habe ich mich um seine Dienste beworben. Aber verstehst du denn das nicht gegen Ihre Prinzipien, Charles? Oder sollten Sie vergessen haben, Ihren Adelskalender zu Rate zu ziehen? Ich habe meinen Adelskalender antiquarisch veräußert, Sir. Und haben Sie keine Angst, Charles, dass auch das Brauereigewerbe eines Tages von der Krise nicht verschont bleibt? Nein, Sir. Bier wird immer getrunken. In guten Zeiten trinkt der Mensch, weil er fröhlich ist, in schlechten, um seinen Kummer zu ersäufen. Eine zwingende Überlegung. Sie sind ein Philosoph, Charles. Man tut, was man kann, Sir. Es würde mich interessieren, Mr. Blenkinsop, weshalb Sie sich niemals verheiratet haben. Wissen Sie, ich bin schon in relativ jungen Jahren darauf gekommen, dass Männer sich nicht verloben, weil sie heiraten wollen, sondern weil es ihnen bei gewissen Gelegenheiten an Beredsamkeit fehlt, die Frauen von diesem Thema abzubringen. Ich kenne so einen Fall. Na bitte. Und sobald ich das herausgefunden hatte, begann ich mit fieberhafter Eile, mein schwaches Konversationstalent systematisch zu entwickeln. Ich litt panische Angst, zur Strecke gebracht zu werden, wenn ich nicht jederzeit vorbereitet war, mit einem neuen Gesprächsstoff in die Bresche zu springen. Ich habe fast das ganze letzte Jahr in Cambridge darauf verwendet, mich auf allen Gebieten zu bilden. Was dort sicher als höchst ungewöhnlich auffiel. Ich galt immer als Außenseiter, das war mir egal. Mir ging es um Sicherheit. Heute darf ich mir schmeicheln, jederzeit ein Dutzend Themen parat zu haben, wenn irgendwo eine Unterhaltung zu versanden droht. Ich begegne der leicht entzündlichen Fantasie von Teenagern mit ein paar lässig hingeworfenen Bemerkungen über Elektronenrechner. Reifere Damen weise ich mühelos mit einem kurzen Überblick über den dialektischen Materialismus in ihre Schranken. Ich glaube Ihnen kein Wort. Sie sind nur deswegen Junggeselle, weil Sie immer geredet und nie gehandelt haben. Liebe Mrs. Todd, nehmen Sie mich gegen Ihre Tante in Schutz. Bitte bestätigen Sie ihr wahrheitsgemäß, dass ich der einzige Mann bin, der Ihnen trotz Ihres geradezu sittenwidrigen Reichtums nicht nach 10-tägiger Bekanntschaft einen Heiratsantrag gemacht hat. Stimmt. Aber meine sonstigen Vorzüge? Haben die gar keinen Eindruck auf Sie gemacht? Ich darf mit gutem Gewissen bekennen, nicht den geringsten. Das ist ja sehr interessant. Erlaubt ihr, dass ich mich umziehe? Wieso willst du dich umziehen? Es gehört zum Aufgabenbereich eines perfekten Privatsekretärs, immer gut gekleidet zu sein. Zugegeben, aber findest du, dass es nötig ist, dich doppelt so oft umzuziehen wie deine Brotgeberin? Ich denke eben weiter. Es könnte doch sein, dass Miss Salinger vor dem Tee noch einen kleinen Spaziergang zum Fluss unternehmen möchte. Sollte sie das tatsächlich vorhaben, wird höchstwahrscheinlich Lord Torlington sie begleiten wollen. Was gilt die Wette? Ich spanne ihm jedes Mädchen aus. Ich fürchte, du überschätzt dich. Du bildest dir etwas darauf ein, dass sie dir neulich beim Abschied, wie ich wohl bemerkte, besonders zärtlich die Hand gedrückt hat. Allerdings. Das hat nichts zu bedeuten. Meine hat sie genauso getätschelt. Scheint eine Angewohnheit von ihr zu sein. James Blenkinsop, du bist kein Gentleman. Von den Perkins, das weiß ich. Cambridge. Oxford. Der Kaffee. Meine Liebe, Charles möchte dir Kaffee einschenken. Danke, nein. Du liebe Güte, was starrst du mich denn an wie ein Weltwunder? Ist was los mit meiner Krawatte? Du siehst wirklich recht gut aus, Freddy. Wer hätte das gedacht? Tante, die Kirche sieht es nicht gern, wenn so nahe Verwandte in Beziehungen treten, die vorm Traualtar enden. Ich vermute, dass du auf junge Mädchen durchaus erwachsen wirkst. Sie könnten sich sogar relativ leicht in dich verlieben. Dieser absurde Gedanke ist mir noch gar nie gekommen. Das kann nur bedeuten, dass Sie irgendeine Frau gefunden haben, die wohl oder übel heiraten muss, der arme Kerl. Freddy? Ja? Geh und spiel ein bisschen, mein Junge. Ich denke nicht daran, ich möchte Kaffee trinken. Ach, da sind Sie. Und ich bin noch nicht umgezogen. Meine erlauchten Gäste, entschuldigt uns bitte. Was mag nur mit meiner Tante los sein? Wie alt bist du eigentlich, mein Junge? 22, warum? Immerhin bist du alt genug, um zu wissen, dass das weibliche Geschlecht oft sehr rätselhaften Stimmungen unterworfen ist. Pappalapapp. Ich habe bisher noch jede Frau auf den ersten Blick durchschaut. Was du nicht sagst. Ja, und ich kann dir etwas verraten. Die sogenannte unverstandene Frau ist ein aufgelegter Schwindel. Nach meiner Erfahrung kann jede unmissverständlich zum Ausdruck bringen, was sie von uns erwartet. Sag mal, Junge, wenn du eine Wand siehst, ist dir da jemals in deinem Leben der Gedanke gekommen, es könnte vielleicht etwas dahinter sein? Hä? Oh, danke. Wir hatten eine entzückende Fahrt. Landschaft, wohin man sieht, weiß. Gott, wie ist der Garten reiz. So wild romantisch. Ich liebe die Schätze der Natur. Ihre Vorliebe für Schätze, Lady Salinger, ist allgemein bekannt. Ja, Sie böser Zyniker. Wie geht es Ihnen? Vorzüglich, und ich bin keineswegs ein Zyniker. Ich sage nur gelegentlich die Wahrheit. Sie kennen meinen Neffen, Lady Salinger? Guten Tag, Jormann. Haben wir uns nicht neulich schon bei Gerald getroffen? Ganz recht. Guten Tag, Lady Salinger. Darf ich hoffen, dass auch Sie mich nicht ganz vergessen haben? Nein, nicht ganz. Hübscher Tag, dieser Tag. Nicht wahr? Schrecklich hübsch, ja. Darf ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer zeigen, Lady? Ja, vielen Dank. Freddy, sieh doch mal nach, ob Geralds Zimmer schon fertig ist. Wird gemacht. Ich begleite die Damen ins Haus. Oh, ja. Tun Sie sich keinen Zwang an, mein Lieber. James? Ja, bitte? Lieben Sie mich? Leidenschaftlich. Seien Sie nicht albern. Sie können doch nicht von mir erwarten, dass ich so unhöflich bin, Nein zu sagen. Habe ich gar keine Chance bei Ihnen. Nicht, solange ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin. Möchten Sie mich heiraten? Bitte, nehmen Sie Rücksicht auf meine schwachen Nerven. Zum letzten Mal, James. Wollen Sie? Um Himmels Willen, nein, nein und nochmals nein. Ist das Ihr letztes Wort? Mein allerletztes. Dann dürfen Sie mir jetzt die Hand küssen. Und Freddy, dieser grüne Bengel behauptet, er könne eine Frau auf den ersten Blick durchschauen. Jetzt hören Sie mir mal ganz aufmerksam zu. Sie müssen mir einen Gefallen tun. Aber das Heiratsprojekt haben wir ein für alle Mal ad acta gelegt. Darauf kann ich mich verlassen, ja? Felsenfest. Dann bin ich zu allem bereit. Sie müssen mir erlauben, ein bisschen mit Ihnen zu flirten. Na gut. Jetzt verraten Sie mir aber, gegen wen dieses Manöver gerichtet ist. Ah, da kommt ja Tante Eliza. Mit der muss ich dringend sprechen. Tante Eliza, du darfst jetzt kein Spielverderber sein. Willst du mir einen Gefallen tun? Für dich tue ich doch alles, mein Kind, wenn es einigermaßen vernünftig ist. Ja, das ist es leider ganz und gar nicht. Das macht nichts, dann tue ich es auch. Nimm dir ein Taxi nach London und besorge mir zwei von diesen Formularen. Hm? Wie heißen sie doch gleich, diese Heiratslizenzen? Oh Gott. Sagen Sie, James, es stimmt doch, dass man nach englischem Recht ohne weitere Formalitäten heiraten kann, wenn man so eine Bescheinigung besitzt. Das stimmt. Wenn Sie mich allerdings fragen, ob ich diese Einrichtung für nützlich halte... Ja, das tue ich aber nicht. Ja, was willst du damit? Lass eine auf die Namen Freddy Perkins und Eleanor Salinger ausstellen. Ja, aber die beiden kennen sich doch gar nicht. Umso besser, wenn alle die Zeit hätten, einander kennenzulernen, bevor sie heiraten. Dann wäre die Erde nicht so grässlich überbevölkert. Damit sprachen Sie nicht von zwei Formularen? Ja. Die zweite lautet natürlich auf die Namen James Plankinsope und Francis Worsley. Halt, nein. Ich protestiere ganz entschieden. Keine Angst. Schließlich kann ich Sie ja nicht gegen Ihren Willen zum Traualtar schleifen. Langsam traue ich Ihnen alles zu. Haben Sie denn noch immer nicht bemerkt, dass ich ganz versessen darauf bin, diesen unmöglichen Gerald Hollington zu heiraten? Lass sie nicht sagen. Ja, nun sag mir bloß das eine dort. Wie willst du Nelly und Freddy dazu bringen, von ihrer Heiratslizenz Gebrauch zu machen? Mit ein bisschen Fantasie, womit sonst? Das lass nur meine Sorge sein. Beeil dich lieber, dass du bald wieder aus London zurück bist. Ach, na schön, schön. Ich fliege. Ach, ist das schön hier. Ich hoffe, meine Liebe, Sie haben alles nach Ihren Wünschen vorgefunden. Oh ja, die Aussicht von meinem Balkon ist äußerst romantisch. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich bin in einer ganz albernen Situation. Nelly könnte mir da ein wenig beistehen. Ich? Nur Sie. Was ich jetzt zu sagen habe, ist ziemlich traurig. Mein Neffe, der dumme Junge, hat sich bis über beide Ohren in Sie verliebt. Nein. Ich verstehe es ja auch nicht. Es gibt nur eine Erklärung. Nelly ist die große Liebe seines Lebens. Ja, sowas tut einem natürlich leid, aber er weiß ja selbst, dass Nelly offiziell mit Lord Hollington verlobt ist. Der arme Junge. Für ihn gibt es keine Hoffnung. Er ist ein vornehmer Charakter. In Oxford erzogen. Hat immer keusch und züchtig gelebt. Mit einem Wort, meine liebe Nelly, er ist geradezu unsterblich in Sie verliebt. Seit Ihrer ersten Begegnung spricht er unausgesetzt nur von Ihnen. Wie unangenehm. Was sagt er denn so von mir? Oh, Sie dürfen nicht verlangen, dass ich indiskret bin. Er lässt sich von seinem Gefühl oft zu den stürmischsten Äußerungen hinreißen. Nun, Sie werden dergleichen ja von Gerald kennen. Gerald möchte ich nicht eben als leidenschaftlichen Liebhaber bezeichnen. Ach nein, tatsächlich? Ich begrüße das sehr. Er soll ja dein Mann werden. In dieser Funktion sind Fakten weit wichtiger als Redensarten. Also ich hätte nichts dagegen, wenn er gelegentlich sein Lieblingsthema verlassen würde. Das Wetter. Jetzt möchte ich nur wissen, was dagegen einzuwenden ist. Es ist ein höchst manierlich und durchaus moralisches Thema. Und unerschöpflich in seiner Vielfalt. Gerald ist Freddy in jeder Hinsicht überlegen. Freddys einziges Vermögen ist sein Charme. Er ist eigentlich wirklich nett. Sie müssen mir helfen, ihn zu heilen. Selbstverständlich. Ich bin richtig froh, Mr. Perkins helfen zu können. Ja. Auch wenn es Ihnen schwerfällt, so grausam zu sein, seien Sie deutlich in Ihrer Abneigung. Sonst fällt es ihm gar nicht auf. Wenn ich will, kann ich sehr brutal sein. Davon bin ich überzeugt. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen. Und nun glaube ich, sollten wir noch vor dem Tee einen kleinen Spaziergang machen. Wohin willst du denn, Nelly? Ach, eben fällt mir ein, ich muss noch einen Brief schreiben. Ich komme in 5 Minuten nach. Bitte lassen Sie sich nicht stören. Ich mache nur ein paar Schritte durch den Garten und sehe mir die Blumen an. Freddy? Ja, Tante? Freddy, du brauchst Urlaub. Pack deine Sachen zusammen und fahr eine Woche nach Brighton. Du siehst schlecht aus. Bestimmt hast du dich überarbeitet. Ich fühle mich in bester Form. Sind Sie nicht auch meiner Ansicht, James? Unbedingt, er braucht dringend Luftveränderung. Ich kann gar nicht finden, dass ich schlecht aussehe. Zeig mir deine Zunge. Ah, ah. Also, da steckt doch was dahinter. Verflixt, er hat was gemerkt. Der Junge ist zu intelligent. Das habe ich ja gleich gesagt. Ich durchschaue euch. Tante Dotte, willst mich loswerden. Wie kommst du denn darauf? Sag mir sofort, warum. Sollen wir ihm wirklich die Wahrheit sagen? Es ist wahrscheinlich besser. Dann hör mir mal gut zu, Freddy. Es ist etwas Schreckliches passiert. So? Die arme Nelly Salinger hat sich unsterblich verliebt. Und ausgerechnet in dich. Das ist zu albern. Aha, und deswegen soll ich abgeschoben werden. Ihr gönnt mir auch gar nichts. Himmel, bist du abgebrüht. Wie kann man nur derartig selbstsicher sein? Bist du denn gar kein bisschen überrascht? Warum? Es überrascht dich nicht? Eigentlich nicht. Mein lieber Junge, selbst dir kann nicht entgangen sein, dass sie mit Lord Harlington verlobt ist. Es bleibt uns keine Wahl. Du musst auf der Stelle verschwinden. Wir werden schon das Nötige tun, dass sie dich vergisst. Ich möchte natürlich niemanden unglücklich machen. Es wäre nicht fair von mir, meine Überlegenheit dem armen Gerald gegenüber auszunutzen. Na also, wir müssen gemeinsam einen finden, um Nelly vor sich selbst zu retten. Soll ich euch was sagen? Ich halte es gar nicht für klug, einfach auszureißen. Dann kommt sie nie darüber hinweg. Man sagt, dass Entfernung die Liebe nur größer macht. Das kann nur eine Frau erfunden haben. Natürlich ist kein Wort davon wahr, im Gegenteil. Und wie lautet dein Vorschlag? Das Beste wird sein, ich bleibe hier. Und tue, als wüsste ich von nichts. Ihr könnt euch felsenfest auf meine Diskretion verlassen. Solche Dinge erledige ich unglaublich taktvoll. Ich werde sie einfach ignorieren. Unterschätzt du nicht deine Wirkung auf sie? Keine Spur. Ich werde ihr zeigen, dass ich in Wirklichkeit ein höchst leichtsinniges und gewissenloses Exemplar von Mann bin. Die Rolle liegt mir. Aber bring sie um Himmels Willen nicht auf den Gedanken, dich für einen rechten Teufelskerl zu halten. Insbesondere nicht auf erotischem Gebiet, sonst ist sie überhaupt nicht mehr zu halten. Auf verdorbene Männer sind junge Mädchen besonders wild. Das weckt ihren Bekehrungseifer und dann ist gut oder teuer. Ja, verstell dich lieber. Gib dich dumm und langweilig, geschwätzig, albern und eingebildet. Sie soll dich für einen eitlen Pfand halten. Sagt mal... Ihr macht euch doch nicht die ganze Zeit über mich lustig? Das würden wir uns nie herausnehmen. Ich glaube euch kein Wort mehr. Warum sollte sie mich so sehr lieben? Oh, ihr habt mich angeschwindelt. Dann frag Lady Salinger, da kommt sie gerade. Ich sprach gerade mit meinem Neffen über ihre Tochter. Oh ja? Also, mein lieber Junge, Sie befinden sich da in einer sehr heiklen Situation. Dann wissen Sie über alles Bescheid? Ja, und ich fühle mit Ihnen. Sie brauchen viel Taktgefühl und großen Mut. Aber Sie müssen an Ihre Verantwortung denken. Armes Mädchen, ich muss zu ihr. Wie schön und rührend auch die Liebe ist. Vorsicht, Lady Salinger, Ihr gefühlvolles Herz geht schon wieder mit Ihnen durch. Wie recht Sie haben. In meinem Herzen bin ich sentimental geblieben wie ein Schulmädchen. Nellys Zukunft wegen musste ich mich immer zur Härte zwingen. Das ist Ihnen in bewundernswerter Weise gelungen. Haben Sie eigentlich nie geliebt, Mr. Blankenship? Oh, doch. Und ich fand es jedes Mal eine verdammt kostspielige Sache. Ich fürchte, mein Freund James hält nicht viel vom zarten Geschlecht. Zartes Geschlecht? Frauen sind viel robuster als Männer, zumindest was das Seelenleben anbetrifft. Ja, wenn wir jetzt nicht schnell das Thema wechseln, dann hält er uns einen Vortrag über die Psychologie der Frau. Haben Sie schon einmal beobachtet, wie sich die zarten Geschöpfe mit dem Regenschirm einen Platz im Bus erobern? Gehen Sie manchmal durch ein Warenhaus? Vor 2 Tagen wollte ich im Ausverkauf in einem überfüllten Warenhaus eine Kleinigkeit erstehen. Da sich aber um den Ladentisch eine Anzahl entzückender Damen scharte, die handgreiflich darum bemüht waren, sich die günstigsten Angebote gegenseitig wegzuschnappen, wurde ich immer wieder abgedrängt. Nach einer halben Stunde wurde mir das zu dumm und ich bahnte mir mit dem Ellbogen einen Weg. Den Aufruhr hätten Sie erleben sollen. Schämen Sie sich denn gar nicht, mein Herr? Können Sie sich nicht wie ein Gentleman benehmen? Und was haben Sie Ihnen geantwortet? Oh, ganz einfach. Ich sagte, meine Damen, wie ein Gentleman habe ich mich jetzt eine geschlagene halbe Stunde benommen. Jetzt benehme ich mich wie eine Dame. Mr. Blankensop, Sie sind ein Freidenker. Womit Sie wie immer den Nagel auf den Kopf treffen. Hallo. Hallo. Hallo. Na bitte, Sie haben sich beide umgezogen. Wollen wir ein bisschen rudern, Nelly? Ich bin zu abgespannt. Vielleicht ruderst du unsere Gastgeberin. Ich bleibe hier bis zum Tee. Ich für meinen Teil muss leider noch spazieren gehen, sonst darf ich heute keinen Bissen mehr zu mir nehmen. Ich möchte bloß wissen, ob man all die guten Abendessen, auf die man verzichten musste, im Himmel nachserviert bekommt. Leider hat man darüber noch keine zuverlässigen Informationen, aber ich halte es für sicher, dass man auf jeden Fall die Tischgebete dort nachholt. Wollen Sie denn nicht mit den anderen gehen? Ich möchte Sie nicht allein zurücklassen. Es gibt Momente im Leben, da braucht man eine helfende Hand und... Was für Momente sind denn das? Nun, manchmal spielt einem das Herz einen Streich und... Oh, das meinen Sie. Ja. Freddy, sehen Sie, Sie müssen vernünftig sein. Ich habe Sie sehr gern. Ich weiß, aber Sie dürfen sich nicht ins Unglück stürzen. Das ist sehr vornehm von Ihnen gedacht. Ich bewundere Sie. Sie machen es mir sehr schwer. Aber das ist ganz und gar nicht meine Absicht, Freddy. Ich weiß, wie leicht Sie zu entflammen sind. Oh, Sie täuschen sich über mich. Ich täusche mich, lieber Freddy, darüber keineswegs. Und ich bin bereit, sehr weit zu gehen. Ihretwegen. Nelly, Sie wissen ja nicht, was Sie sagen. Vielleicht weiß ich das wirklich nicht so genau. Auf jeden Fall beginne ich die Sache in einem ganz anderen Licht zu sehen. Mir geht es genauso. Ist das nicht komisch? Schließlich kann man ja nichts für seine Gefühle. Und man darf sie niemandem zum Vorwurf machen. Eine komplizierte Situation. Ja, fast könnte man sagen, aussichtslos. Warum eigentlich? Wenn Sie mich so sehr lieben? Nein, nein, es ist umgekehrt. Sie lieben mich ja. Einen Augenblick. Jetzt komme ich durcheinander. Wie ist denn das nun genau? Na, ganz einfach. Sie lieben mich. Natürlich. Und Sie lieben mich. Aber dann ist ja alles in Ordnung. Also irgendetwas ist mir noch gar nicht klar. Aber jetzt ist es mir egal. Eben. Freddy, wie kannst du nur gleich so lange? Na, ich kann doch nicht mittendrin aufhören. Wenn uns jemand gesehen hätte. Gerald zum Beispiel. Gerald soll der Teufel holen. Mein Gott, du bist völlig verrückt nach mir, Freddy. Und du nach mir. Aber hier können wir nicht bleiben. Und in deinem jetzigen Zustand traue ich dir jede Unbesonnenheit zu. Und wenn uns jemand sieht... Na, ich muss dich vor dir selber schützen. Gehen wir hinein, wir könnten Schallplatten hören. Das ist immer sehr unverfänglich. Ach, ich liebe Schallplatten, solange sie nicht klassisch sind. Na, wir hören selbstverständlich nur Jazz. Da bist du ja immer noch. Ich dachte, du hättest dich hingelegt. Ich habe mich um Mr. Perkins gekümmert. Er wollte mir etwas... Er wollte Miss Hellinger die neueste Jazzplatte vorspielen. Etwas ganz Kühles. So, so. Und dann lasst euch nur nicht aufhalten. Ja. Ja. Verzeihung, Milord. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie nach Ihrer Verheiratung ein großes Haus führen werden. Leider dürfte das die zwangsläufige Folge sein. Wäre es da nicht höchst empfehlenswert, sich eines weltgewandten, erfahrenen Dieners zu versichern? Falls Sie mit diesem Musterexemplar sich selber meinen... Das tue ich in der Tat. Dann muss ich Ihnen zu meinem Bedauern mitteilen, dass ich Ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen werde. Ja, waren Sie da nicht zufrieden mit mir? Im Gegenteil, über alle Maßen. Ich hatte bisher nie das Glück, einen Diener zu haben, der eben solches Talent für Schuhputzen wie für unverschämte Repliken hat. Die Konsequenz, mit der sie meine Anordnungen ignorierten, war ebenso erstaunlich wie ihr Durst, der mich teuer zu stehen kam. Ich habe auch niemals bemerkt, dass sie sich durch einen sanften Hinweis oder einen Tadel im Geringsten beirren ließen. Mit einem Wort, Charles, sie sind ein Charakter. Und das ist mir bei einem Diener zu anstrengend. Ich muss an Ihr Verständnis appellieren, Mylord. Mein Entschluss, mich beim Brauereigewerbe zu verdingen, ist, ich möchte Ihnen das nicht verschweigen, bei meinen Kollegen auf heftige Ablehnung gestoßen. Ach, Sie sind gewerkschaftlich organisiert? Nein, das nicht. Ich rede mehr von einer inneren Solidarität des gehobenen Dienstgewerbes. Lieber Charles, ich könnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, Abwerbung oder so etwas Ähnliches zu betreiben. Dann sehe ich nur noch eine Möglichkeit. Die wäre? Dass Mylord nicht Miss Salinger heiraten, sondern Miss Worsley. Dann könnte ich meine Stellung behalten, ohne mich in meiner Selbstachtung geschmälert zu sehen. Fangen Sie schon wieder an, sich in meine Angelegenheiten zu mischen? Es war ja nur ein Vorschlag. Es lag selbstverständlich nicht in meiner Absicht, Mylord in irgendeiner Weise zu nahe zu treten. Wie musikalisch die beiden sind. Sie sitzen nebeneinander wie die Kinder und hören so hingerissen zu, dass sie gar nicht merken, dass sie einander am Händchen halten. Sollen sie. Ich bin nicht eifersüchtig. Das scheint bei euch auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ich muss sagen, ihr passt glänzend zusammen. Dort Ich werde aus dir nicht schlau. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, da bist du wie ausgewechselt. Vergiss doch dieses unselige letzte Mal. Da hatte ich die fixe Idee, ich sei verliebt in dich. Inzwischen ist mir längst klar geworden, dass das pure Einbildung war. Ich war ein Narr. Ich wiegte mich in dem Wahn, wir beide. Ich meine, ich glaubte, ich bedeute dir etwas. Du hast mir doch deutlich genug zu erkennen gegeben, dass du dir nicht das Geringste aus mir machst. Das stimmt nicht. Doch. Nein. Dann bedeute ich dir doch etwas. Was nützt das jetzt noch? Jedenfalls würde es dein Selbstgefühl wesentlich erhöhen, wenn ich an einer hoffnungslosen Leidenschaft für dich langsam zugrunde ginge. Es ist gemein von dir, wie du dich über mich lustig machst. Eine Frage. Bist du zufällig im Augenblick in mich verliebt? Du hast kein Recht, mich sowas zu fragen. Lieber Freund, du hast davon angefangen. Ich persönlich halte unser Gespräch für reichlich geschmacklos. An deiner Stelle könnte mich niemand davon abhalten, einen idyllischen Nachmittag mit Nelly zu verbringen. Weißt du, was ich viel lieber täte? Mir vom nächsten Baum einen Stock abschneiden und dir damit kräftig... Gerald, warum? Warum? Weil du grausam zu mir bist. Weil du übergangslos deine Gefühle wechselst. Weil du mir die Worte im Mund umdrehst. Weil du alles verkörperst, womit Frauen die Männer quälen. Bleiben wir sachlich, Gerald. Ich gebe ja zu, ich war in dich verliebt, aber das ist einen Monat her. Verdammt, ich wollte, es wäre alles so wie früher. Was ist Holling nur eingefallen, den Berserker zu mimen? Als ich dann merkte, dass ich mit meiner Neigung auf keinerlei Gegenliebe stieß, habe ich mich konsequenterweise zu einer Radikalkur entschlossen. Zunächst habe ich 2 Tage lang geweint. Doch. Nur kein Mitleid. Wenn ich ausgiebig weine, wird mein Teint immer besser. Dann habe ich ein Dutzend neuer Kleider bestellt und mir meine Träume von einem Perlenhalsband erfüllt. Das hat dich getröstet? Es hat mich beruhigt. Dann habe ich mir systematisch klargemacht, dass im Meer noch viel bessere Fische schwimmen als die, die man zu Tausenden fängt. Anschließend habe ich begonnen, dich kritisch unter die Lupe zu nehmen. Und dabei stellte sich zu meinem Erstaunen heraus, dass du bei weitem nicht so gut aussiehst, wie ich dachte. Ich bin mir nicht bewusst, mir viel auf mein Aussehen einzugehen. Weiter wurde mir klar, dass man dir nicht den Vorwurf machen kann, du seist übermäßig amüsant. Ich bin mir völlig bewusst, dass ich ein Ausbund an Stumpfsinn bin. Siehst du? Und das war der Punkt, an dem ich darauf kam, dass du viel besser zu Nelly passt. Sie besitzt genau jenes Maß an vornehmer Langeweile, das der durchschnittliche Engländer als beste Empfehlung für seine künftige Ehefrau ansieht. Wirklich reizend, wie du einem das beibringst. Sie ist doch ein bisschen langweilig, nicht wahr? Das finde ich ganz und gar nicht. Wird es euch nicht hier und da ein bisschen fade? Habt ihr keine Schwierigkeiten, geeignete Gesprächsthemen zu finden? Keineswegs. Nelly ist leidenschaftlich an meiner Meinung über das Wetter interessiert. Das ist geradezu eine Manie von ihr. Ja, davon sprach sie vorhin. Jetzt möchte ich nur noch eines von dir wissen. Dieses Gefühl, das du mit dem hochtrabenden Begriff Liebe bezeichnest, ist bei dir völlig verschwunden. Nach nur einer Woche? Nach 10 Tagen, um genau zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Es ist dir doch auch lieber so, nicht wahr? Selbstverständlich. Dann ist ja alles in schönster Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Weißt du, was du bist? Du bist herzlos. Retourkutsche. Vor einem Monat habe ich dasselbe von dir behauptet. Vielleicht möchtest du wissen, was ich sonst noch von dir halte? Danke. Das ist mir Schnuppe. Ich sag's dir aber trotzdem, du bist... Na? Nichts. Ich dachte schon, du wolltest mich küssen. Nichts lag mir ferner als das. Ich hasse dich. Ich wollte, ich wäre dir nie begegnet. Hängt schon an der Angel. Ich heirate dich doch, du Ekel. Ich krieg dich bestimmt. Was ist denn mit Ihnen los? Kommen Sie, James. Was ist denn, um Gottes Willen? Was machen Sie mit mir? Rühren Sie mich nicht an, Weib. Im Augenblick muss ich Sie leider küssen. Pardon, ich habe meinen Hut vergessen. Sie finden das lustig. Und ich? Wer stellt jetzt meine Ehre wieder her? Am Abend dieses Tages gab es ein heftiges Gewitter. Der nächste Tag war dann etwas kühl, aber sehr angenehm, während es am übernächsten Tag nach dem Lunch ziemlich heiß und fast schwül wurde. Nur von der Themse her kam ab und zu mal eine schwache Brise über die Terrasse, auf der in bequemen Liegestühlen die Verlobten in der Sonne liegen. Entschuldigung. Hat man in deiner Familie eine sehr lange Lebenserwartung, Gerald? Du fragst dich wohl schon im Stillen, wie du im Witwenschleier aussiehst. Du kannst noch gut und gern 40 Jahre leben, nicht wahr? Danke für deinen Großmut. 40 Jahre. Wie viele Tage sind das? Hm? Mal schnell überlegen. Fast 15.000. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass wir nun 15.000 Mal gemeinsam frühstücken werden, 15.000 Mal lunchen und 15.000 Mal zu Abend essen? Und 15.000 Mal ins Heierbettchen gehen. Versuch dir das bloß mal vorzustellen. Es ist lasziv, wie du von unserer Ehe sprichst. Ich bitte dich, diese Aussicht erfüllt mein Herz selbstverständlich mit höchster Befriedigung. Das klingt ja sehr ermutigend. Jedes junge Mädchen möchte doch, dass über seiner Verlobungszeit ein Hauch von Romantik liegt. Männer sind dafür auch nicht unempfänglich. Aber deine Mutter wird dir bestätigen, dass Heirat sicherer ist als Flirt. Dann dürftest du einen glänzenden Ehemann abgeben für meine Mutter. Kaum haben wir mal ein Gesprächsthema gefunden, gleich artet es in Streiterei aus. Ist dir das schon aufgefallen? Besser ein ordentlicher Streit als dies dauernde fade Vornehmen sein. Ich besitze nun mal eine unerschütterliche Geduld gegen Damen. Mutter findet dich vollkommen. Bis in die Fingerspitzen. Ja, besonders seit 4 Wochen. Sollen wir uns gemeinsam eine Illustrierte anschauen? Kenne ich schon auswendig. Wir haben sie uns schon 3-mal zusammen angesehen. Macht nichts, tun wir es eben ein 4. Mal. Welch ein hübsches Bild. Oh. Verliebte in seliger Zweisamkeit. Ihr solltet aber den schönen Nachmittag nicht so vergeuden. Wie wäre es mit einem Spaziergang zu zweit? Wir sind doch heute Morgen schon endlos spazieren gegangen. Warum gehen Sie nicht an den Fluss? Sie können einen Picknickkorb mitnehmen und den ganzen Nachmittag dort verträumen. Also, lauf los und hol deinen Hut, mein liebes Kind. Mutter, wirklich. Ich habe ganz scheußliche Kopfschmerzen. Ich muss mich ein bisschen hinlegen. Unsinn. Einen Nachmittag mit Gerald an der frischen Luft und du bist wieder munter wie ein Fisch im Wasser. Tut mir leid, ich muss noch ein paar wichtige Briefe schreiben. Oh. Unaufschiebbar. Ja, die müssen heute noch zur Post. Deswegen brauchen Sie sich keinesfalls zu hetzen, Gerald. Die Briefkästen werden bis Mitternacht geleert. Ich finde es sehr rücksichtsvoll von Ihnen, Gerald, wie Sie auf Nellys Launen eingehen. Aber ich darf um keinen Preis zulassen, dass Sie sich ihretwegen langweilen. Nimm meinen Sonnenschirm, mein Kind, dann brauchst du keinen Hut. Danke, Mutter. Wiedersehen. Meine liebe Mrs. Worsley, ich bin Ihnen wirklich dankbar für die taktvolle Art, mit der Sie Nellie und Gerald ganz sich selbst überlassen. Bitte, bitte. Es liegt mir doch selbst am Herzen, dass die beiden einander hier recht ungestört genießen. Ja, ja. Oh, meine Damen. Ah, da kommt ja unser eiskalter Zyniker. Ich werde Ihnen heute gar keine Gelegenheit geben, Bemerkungen zu machen, Mr. Blankensoap, sondern nach oben gehen und mich ein bisschen hinlegen. Bis später, Mrs. Worsley. Was für eine Bosheit hat die Alte jetzt wieder vor? Selbstverständlich hat Lady Salinger längst die glühende Leidenschaft bemerkt, die sie und mich zueinander treibt. Ach, hat sie das? Oh, welche Beobachtung. Nicht wahr? Und nun will sie uns allein lassen. Oh, mir wird auf einmal ganz schwindelig. Würde es Sie denn nicht mit Stolz erfüllen, wenn ich wirklich ein bisschen verliebt in Sie wäre, Sie Hagestolz? Der Gedanke an die Heiratslizenz raubt mir den Schlaf. Aber ich muss Sie enttäuschen. Das Kunststück aus mir, einen ernsthaften Heiratskandidaten zu machen, wird Ihnen nicht gelingen. Bei mir ziehen Sie eine Niete, todsicher. Francis Worsley und James Blankensoap stellen hiermit den Antrag in den heiligen Stand der Ehe. Nicht weiter, nicht weiter. Ich höre bereits mein Grab geläutet. Keine Panik. Ich werde fair sein und Sie nur heiraten, wenn es gar nicht anders geht. Mein Ja-Wort bekommen Sie nie. Und wenn ich mich entmündigen lasse. Aber was ist mit der anderen Lizenz? Werden Sie Nelly und Freddy dazu bringen, sich ihrer zu bedienen? Wenn der Augenblick der Entscheidung naht, werde ich Ihnen das Ding einfach in die Hand drücken. Sie werden schon davon den richtigen Gebrauch machen. Aber nun zu Ihnen. Mit Ihnen bin ich gar nicht zufrieden. Ich habe Ihnen mit einer Hartnäckigkeit den Hof gemacht, dass ein Eisblock unter der Glut meiner Blicke geschmolzen wäre. Dass ich damit keinen Erfolg hatte, ist einzig und allein Ihrer heldenhaften Standfestigkeit zu verdanken. Dort... Ich trage ein Geheimnis mit mir herum, das ich Ihnen nicht länger vorenthalten kann. Dort, Sie werden es nicht glauben, aber ich liebe Sie. Doch jetzt nicht Sie nah, hier ist doch keiner. Es ist mir ernst. Ja, ja, es reicht, jetzt Schluss. Zuerst war es ja mehr ein Scherz, aber dann wurde bitterer Ernst daraus. Dort, ich habe mich von Grund meines Wesens gewandelt und schäme mich dessen nicht. Gott Amor hat meiner Liebe Flügel verliehen. Nicht schlecht. Zum ersten Mal halbwegs glaubwürdig. Ich war schüchtern bisher, das stimmt. Aber nur, weil ich es mir selbst nicht eingestehen wollte, dass Sie mich erweckt haben. Ich verstehe es ja auch jetzt noch nicht ganz. Die Liebe kommt, die Liebe geht. Jawohl, das ist genau der Tonfall, den ich brauche. Warum haben Sie dieses verliebte Geschwätz nicht schon früher vom Stapel gelassen? Gott, bitte, bitte quälen Sie mich nicht. Merken Sie denn nicht, wie mir ums Herz ist? Was? Der Spaß ist vorbei. Ich liebe Sie wirklich. Mein lieber James, jetzt werden Sie mir aber ungemütlich mit Ihrem Realismus. Sie treiben die Sache zu weit. Ja, was für ein Esel war ich. Niemals hätte ich auf Ihre Bitte eingehen dürfen. Sie haben auf mir gespielt wie auf einer Harfe, die man nachher achtlos beiseite stellt. Aber das nicht mit mir. Sie haben mich fasziniert mit dem Klang Ihrer Stimme, mit Ihrer vollendeten Figur, mit dem ganzen Zauber Ihrer Persönlichkeit. Mein Gott, James, ich glaube, Sie lieben mich wirklich. Leidenschaftlich. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. James, Blenkinsop. Ich habe mit dem Feuer gespielt. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mir die Flügel verbrennen könnte. Aber Sie sollen mich nicht lieben. Ich will nichts mehr davon hören. Zu spät. Jetzt ist es passiert. Ich bete Sie an. Um Himmels Willen, was kann man da machen? Heiraten. Wir haben ja auch schon eine Heiratslizenz. Lieber James, jetzt nehmen Sie doch Vernunft an. Sie sind ein Mann, der nicht zum Heiraten ist. Geben Sie mir eine Chance. Sie werden staunen. Aber Sie mögen mich ganz bestimmt nicht. Ich bin in Wirklichkeit ein ganz entsetzliches Biest. Ich bin mir Ihrer vielen Fehler bewusst. Aber gerade die liebe ich doch so an Ihnen. Dort, ich werde Ihnen jeden Wunsch von den Augen ablesen. Ich werde... Gar nichts werden Sie. Schluss jetzt damit. Ich nehme Sie nicht, basta. Dort... Ich habe allmählich den Eindruck, in diesem Hause wird ständig geküsst. Jared, ich dachte, du wärst mit Nelly am Fluss. Im Augenblick bin ich hier. Entschuldige. Nein, nein. Entschuldige du mich bitte. Ich bin wohl ungelegen gekommen. Ja, scheint eine Spezialität von dir zu sein. Würdest du die Güte besitzen und mich über diesen Vorfall aufklären? Erlaube mal. Meine Beziehung zu Mrs. Todd geht dich nichts an. Du bildest dir wohl allerhand darauf ein, Mrs. Dodd geküsst zu haben, hm? Merkst du denn gar nicht, dass sie sich nichts aus dir macht? Ich wüsste nicht, was dich das angeht, Herr Vormund. Es ist dir bekannt, dass Mrs. Dodd eine alte Freundin von mir ist. Ich dulde nicht, dass sie sich mit einem Schürzenjäger wie dir lächerlich macht. Mein lieber Gerald, ich habe noch niemals einen Menschen getroffen, der so blind war wie du. Aber vielleicht geht dir ein Licht auf, wenn ich dir sage, ich habe Mrs. Dodd soeben um ihre Hand gebeten. Kapiert? Nein. Doch. Du wirst mir doch nicht im Ernst einreden wollen, dass du sie heiraten willst. Niemand ist vor den Reizen einer Frau sicher, es sei denn, er liegt im Grabe. Und Mrs. Dodd? Erwidert sie deine Zuneigung? Du fragst mich dabei wirklich etwas Intimes. Dieser Mensch nimmt tatsächlich an, dass sie ihn liebt. Ja, warum kann sie sich nicht in mich genauso gut verlieben wie in dich? Nur hör schon auf, du alter Idiot. Die hat mich doch zum Narren gehalten. Wenn du durchaus heiraten musst, dann nimm Lady Salinger. Die passt besser zu dir. Dann wirst du mein Schwiegersohn. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Blenkinsop, verschwinde schleunigst von hier, ehe du noch größeres Unheil anrichtest. Mrs. Dodd wird lieber ihren Diener heiraten als dich. Charles heiratet nur eine Frau von Adel. Außerdem wäre es ja immerhin möglich, dass sie sich ausgerechnet mich in den Kopf gesetzt hat. Oder etwa nicht? Es ist nicht nur nicht möglich, es ist grotesk. Mhm. Vielleicht nimmst du mal Einblick in dieses Dokument. Eine Heiratslizenz? Ganz recht. Für... James Blenkinsop? Und Francis Worsley. Das ist ein Irrtum. Nicht doch. Sie ist im Namen des Bischofs der anglikanischen Hochkirche ausgestellt, der mich seinen aufrechten und hochgeschätzten Bruder nennt. Nett von ihm, was? So. Hab tausend Dank. Sie haben geläutet, Sir. Bitte sammeln Sie die Papierschnitzel ein und stecken Sie sie schleunigst in den Ofen. Sehr wohl, Sir. Darf ich mir eine Frage erlauben, Sir? Was gibt's, Charles? Sie gelten doch als vortrefflicher Whisky-Kenner, Sir. Soweit ich feststellen konnte, stehen wir uns in diesem Punkt nichts nach. Dann darf ich doch wohl von der Annahme ausgehen, dass Sie immer gut abgelagerten Whisky im Keller haben. Ich kann mir nicht vorstellen, worauf Ihre Frage hinausläuft. Nun, ich trage mich mit dem Gedanken, meine Stellung zu wechseln. Oh, schon wieder? Gefällt es Ihnen bei Mrs. Worsley nicht? Was die Person meiner Brotgeberin angeht, schon. Nur bekommt mir der totale Entzug von Whisky gesundheitlich nicht. Ihre Argumentation ist von bestechender Klarheit. Sollten Sie mit Ihren Andeutungen darauf abzielen, Ihre unschätzbaren Dienste mir zu widmen... Sie sagen es, Sir. Ich will es mir durch den Kopf gehen lassen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Sir. Was ist das? Papierschnitzel, Madam. Denken Sie... Gerald hat die wertvolle Urkunde in Stücke gerissen. Welche? Unsere Heiratslizenz, leider. Sie ist vollständig unbrauchbar geworden. 5 Pfund zum Teufel. James, ich habe über alles nachgedacht, was Sie mir vorhin gestanden haben. Ich bin entschlossen, Sie zu heiraten. Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen, aber ich kann dieses Opfer nicht annehmen. Es ist kein Opfer. Ich befreunde mich mehr und mehr mit dem Gedanken, Sie nach Kräften glücklich zu machen. Warum denken Sie immer nur an mich? Schließlich müssen wir doch in erster Linie Ihr Glück im Auge haben. Sie dürfen sich auf keinen Fall durch eine momentane Regung Ihre ganze Zukunft ruinieren. Ich habe auch daran gedacht. Aber Ihre Werbung war so echt, so stürmisch, so leidenschaftlich. Dort, Sie wollen mich an Großzügigkeit übertreffen. Das ist wirklich lieb von Ihnen, aber Sie haben meinen Antrag zurückgewiesen. Ich betrachte das als endgültig. Außerdem muss ich Ihnen sagen, dass ich nie eine Frau heiraten würde, die mich nicht liebt. Sie wollen mir also tatsächlich ein Geständnis abbringen? Um Himmels Willen, Sie werden doch jetzt nicht brutal damit herausrücken, dass Sie mich wirklich lieben. James, ist das nicht wunderbar? Nehmen Sie mich in Ihre Arme, James. Ich bin die Ihre. Lassen Sie mich nie mehr los. Dot, ich muss Ihnen gestehen, dass Sie vorhin recht hatten. Ich habe nur meine Rolle geübt. James, treiben Sie keinen Scherz mit meinen Gefühlen. Nein, jetzt spreche ich in völligem Ernst. Sie haben mich damit aufgezogen, ich könnte Ihnen nicht glaubwürdig den Hof machen. Sie haben mich einen Stockfisch genannt. Da habe ich Ihnen einmal zeigen wollen, wozu ein Stockfisch imstande ist. Natürlich war es ein schlechter Scherz, aber eben doch ein Scherz. Jedes Wort, das Sie sagen, James, bestärkt mich in meiner Bewunderung für Sie. Ich frage mich verzweifelt, wie ich Ihnen gegenüber so blind sein konnte. Haben Sie da nicht zugehört? Das war alles Schwindel. So leicht kann man eine Frau nicht täuschen. Sie glauben mir nicht? Kein Wort. Jetzt passen Sie mal gut auf. Ich liebe Sie nicht, ich habe Sie niemals geliebt und ich werde Sie nie lieben. Basta. Verständlicher kann ich mich nun wirklich nicht mehr ausdrücken. Mein Gott, wie er mich anbetet. Was soll ich nur tun, um Ihre Illusion zu zerstören? Nichts. Ich bin dein bis in den Tod. Entsetzlich. Nie mehr werde ich meinen humoristischen Anwandlungen nachgeben. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich Sie für eine Minute allein lasse? Nach all diesen Aufregungen muss ich mich ein bisschen zurechtmachen. Aber bitte nehmen Sie sich ruhig Zeit. Sie haben geläutet, Sir. Hängen Sie sich sofort ans Telefon, aber ohne, dass jemand es merkt. Und bestellen Sie mir eine Flugkarte. Sehr wohl, Sir. Und wohin, wenn ich fragen darf? Nach Südafrika zum Beispiel. Oder zum Nordpol. Ich fliege nach Grönland und jage Eisbären. Das ist nicht so überfüllt. Ziemlich gefährliches Klima dort, Sir. Gefährliches Klima und sowas will mein Diener sein. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass das Klima dort nicht halb so rau ist wie hier an den Ufern der Themse. Sie sind entlassen. Sehr wohl, Sir. Hab ich recht gehört oben am Fenster? Sie wollen uns verlassen? Und wenn nicht doch, meine Liebe, wie kommen Sie nur auf den Gedanken? Ich sprach mit Charles über das Klima. James, Liebling, du schwindelst doch nicht. Würdest du bitte einen Blick auf diese Briefe werfen, Tante? Gern. Ich muss ohne dies mit dir noch etwas besprechen. Eine wichtige Familienangelegenheit. Ich gehe sowieso. Ich bin sehr erfreut zu hören, dass das Holzbein, das Mrs. Worsley Ihnen im letzten Jahr bezahlte, sich als sehr zufriedenstellend erwiesen hat. Leider kann ich Sie nicht mit einem weiteren solchen ausstatten. Ein Bein bei einem Eisenbahnunglück zu verlieren, ist zweifellos ein tief bedauerliches Unglück, aber ein zweites bei einer Grubenexplosion einzubüßen, deutet auf bodenlose Fahrlässigkeit hin. Oh, findest du das sehr originell, Freddy? Mich über diese Schnorrer lustig zu machen, ist so ziemlich das einzige Vergnügen, das ich mir finanziell noch leisten kann. Du bist in Schwierigkeiten? Freddy, ich war mit deinem Benehmen in der vergangenen Woche außerordentlich zufrieden. Oh. Ich habe mit Freude bemerkt, dass du alles nur Erdenkliche getan hast, um Nellys Neigung zu dir zu zerstören. Ich habe es nach besten Kräften versucht. Ja, und in Anerkennung dieser Leistung möchte ich dir ein kleines Geschenk machen. Wo ist mein Scheckbuch? Bitte nicht, Tante Dot. Du darfst mich nicht beschämen. Hier ist dein Scheckbuch. Ja, auf keinen Fall kann ich Geld annehmen. Ich habe schon befürchtet, dass du etwas dagegen hast. 500 Pfund. Du bist die beste Chefin der Welt. Aber wozu gibst du mir das Geld? Nehmen wir an, du möchtest auf einmal heiraten. Da ist es doch immer ganz angenehm, eine Summe wie diese da in der Tasche zu wissen. Ja, aber ich denke doch gar nicht daran zu heiraten. Nicht? Habe ich dir denn noch nicht gesagt, dass du im Falle einer Heirat 2000 Pfund jährlich von mir bekommst? Das wusste ich wirklich noch nicht. Das ist aber schrecklich lieb von dir, Tante Dot. Bitte nimm diese Papiere nachher mit ins Haus. Ich gehe ein bisschen in den Garten. Du bist großartig, Tante. Vielen Dank. Eine Ewigkeit habe ich auf dein Zeichen gewartet. Mutter wollte mich unbedingt an den Fluss schicken. Ich musste mir alle möglichen Entschuldigungen ausdenken. Ich weiß auch nicht wieso, aber irgendwie gelingt es uns in diesem Hause nie, allein zu sein. Weißt du, Freddy, ich komme mir so entsetzlich schlecht vor. Ich dürfte dir nicht erlauben, mich zu küssen. Es ist Verrat an Gerald. Na, übertreib nur nicht. Gewiss, wir benehmen uns ihm gegenüber ein bisschen unanständig, aber... Es ist unverzeihlich. Armer Gerald, Er ist ein Esel, nicht ein wahr? Ein schrecklicher Esel. Sei vorsichtig. Habe ich hier nicht irgendwo meine Schere liegen lassen? Schau doch mal nach, Freddy, ob sie oben im Zimmer auf dem Schreibtisch liegt. Ja, Tante, ich sehe nach. Mhm. Oder vielleicht habe ich sie dort auf den Tisch gelegt? Nein, auf dem Tisch ist sie auch nicht. Hier ist die Schere, Tante. Danke, vielen Dank. Freddy, wie konntest du nur so unvorsichtig sein? Nur meiner Geistesgegenwart ist es zu verdanken, dass ich sie noch rechtzeitig verstecken konnte. Was meinst du? Die Heiratslizenz. Eine Heiratslizenz? Wo hast du die gefunden? Wo du sie hingelegt hast, dort auf dem Tisch. 2000 Pfund jährlich. Bitte? Nelly, pass auf. Wer hindert uns eigentlich daran, auf und davon zu gehen? Mit dem Schein da können wir uns überall trauen lassen. Wir setzen uns ins Auto und fahren zu meinem Vater. Morgen früh wird er uns beide trauen. Soll das etwa heißen, dass dein Vater Pfarrer ist? Genau das. Wie raffiniert von dir, Freddy. Du denkst wirklich an alles. Wir haben keine Minute zu verlieren. Riskierst du es? Nein. Nein, nein, Freddy, das darfst du nicht von mir verlangen. Soll ich mir nicht wenigstens meinen Hut holen? Nein, wir müssen sofort weg. Fliehen wir ohne Hut. Wie romantisch, Freddy. Wohin willst du denn, Nelly? Mr. Perkins hat mir versprochen, mit mir eine kleine Spritztour zu machen. Ich glaube, es ist das beste Mittel, meine Kopfschmerzen loszuwerden. Mein Kleines, hältst du das für sehr vernünftig? Denk doch an die Gefühle des armen jungen Mannes. Ich will dir Gelegenheit verschaffen, allein mit Gerald zu sprechen. Warum denn, mein Liebling? Aber, liebe Mutter, der Ehekontrakt. Oh, du praktisches kleines Ding. Genau wie deine Mutter. Ich bin leider erst darauf gekommen, als ich schon verheiratet war. Kann ich nun gehen? Natürlich. Aber bleib nicht so lange fort. Die Zeit wird im Flug vergehen. Auf Wiedersehen, Mutter. Ach, das gute Kind. Es ist ja so naiv. Gerald, mein Schwiegersohn, geben Sie mir einen Kuss. Es ist mir ein Vergnügen. Hm. Verzeihung, Madame. Miss Salinger hat mir aufgetragen, Ihnen dies zu übergeben. Mhm. Ah! So ein raffiniertes kleines Luder. Wie soll ich Ihnen das nur beibringen, Liebste? Der Zettel stammt von Nelly. Von Nelly? Liebe Mrs. Dodd, ich brenne durch, um Freddy zu heiraten. Bringen Sie es meiner Mutter schon bei. Unmöglich. So ein Verbrechen. Halten Sie zurück! Zurück! Wo sind Sie? Ich kann Gerald nicht heiraten. Er ist so... Das Wort ist zwar in großen Buchstaben geschrieben, aber ich kann es schlecht lesen. Moment, darf ich mal... Er ist so fade. Fade? Fade. Fade? Das ist ja entsetzlich. Mein lieber Gerald, was soll ich bloß machen? Gerald! Gerald, nein, nicht doch! Ja, nehmen Sie sich doch zusammen. Also, der Junge ist natürlich jetzt ganz hysterisch. Wo habe ich denn mein Herz drauf? Mrs. Dodd, beruhigen Sie doch. Mein Lieber, Sie dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen. Der Verlust raubt ihm den Verstand. Wir jagen Ihnen nach. Noch kann ja nichts passiert sein. Sie kriegen Nelly bestimmt, Gerald. Und wenn ich Sie an den Haaren zur Kirche schleifen muss. Was wollen Sie? Ihnen nachjagen. Charles? Madam. Packen Sie sofort meine Sachen und machen Sie sich abfahrbereit. Sie können doch chauffieren. Unter allen Tugenden ist Chauffieren die einzige, die mir abgeht, Milady. Meinem herrschaftlichen Diener setze ich voraus, dass er den Führerschein besitzt. Entschuldigen Sie, Lady Salinger. Selbst wenn Charles ihn hätte, ich würde ihm kaum die Erlaubnis geben, einfach so abzuhauen. Sie wissen offenbar noch nicht, dass Charles vor einer halben Stunde in meine Dienste getreten ist. Charles, Sie sind entlassen. Sehr wohl, Madam. Sieh mal an, wie kommen Sie dazu, hinter meinem Rücken die Stellung zu wechseln? Verzeihen Sie, Madam, aber in Würdigung meiner Anschauung werden Sie zweifellos zu der Einsicht kommen, dass eine Anstellung bei Lady Salinger und damit zwangsläufig bei Lord Hollington mir die Aussicht eröffnet, in meinem angestammten Lebenskreis zurückzukehren. Ganz abgesehen von Ihrem Bier, das er nicht verträgt. Sie vertragen mein Bier nicht, Sie sind entlassen. Sehr wohl, Madam. Im Übrigen sehe ich etwas düster für Ihre Zukunftsaussichten, Charles. Jedenfalls, solange Miss Salinger nicht in den Schoß ihrer Familie zurückkehrt. Wem sagen Sie das? Das ist schon die dritte Enttäuschung innerhalb kürzester Zeit. Armes England. Dann hilft es nichts, ich werde selbst verarmen. Sie? Ich? Trauen Sie mir das nicht zu? Ich traue Ihnen alles zu, aber... Gott sei Dank hat mir mein verstorbener Mann ein bisschen Autofahren beigebracht. Sie haben den Führerschein? Nein, den natürlich nicht. Aber ich will den Polizisten sehen, der mich auffällt, wenn es um das Glück meines Kindes geht. Möchte nicht in seiner Haut stecken. Aber was geschieht, wenn Sie die beiden erwischen? Sie können sie doch nicht zwingen, zurückzukehren. Wenn eine Mutter ihre Tochter nicht mehr zwingen kann, den Mann zu nehmen, den sie für sie ausgesucht hat, dann weiß ich nicht, in welchen Abgrund die englische Nation fallen wird. Lady Salinger, ich glaube, wir sollten das ein für alle Mal richtigstellen. Ich liebe Nelly nicht. Sie liebt mich auch nicht. Ich hätte sie geheiratet, weil es nun einmal so versprochen der war. Der Mensch ist verrückt geworden. Der Schock hat ihm den Verstand geraubt. Als ich hörte, dass die beiden auf und davon sind, war mir, als wäre ich aus einem Albtraum aufgewacht. Ich denke nicht daran, einen Versuch zu unternehmen, sie zurückzuholen. Sie sind ja ein Scheusal. Wie können Sie meine Tochter so im Stich lassen? Wollen Sie denn ruhig zusehen, dass Ihre Verlobte einen lächerlichen Grünschnabel namens Perkins heiratet? Ich hätte nicht mal was dagegen, wenn er Miller oder Smith hieße. Ihre Ansichten, Lord Hollington, zersetzen Sitte und Moral. Nelly Salinger und ein Mr. Perkins mit nichts davor als einem großen Pi und keinem Penny. Was ist das für eine Welt? So was als Schwiegermutter. Nicht auszudenken. So. Das wäre geschafft. Was denn? Wenn Lady Salinger glaubt, dass sie mit ihrem Wagen fahren kann, dann irrt sie. Was haben Sie mit meinem Wagen angestellt? Ich bin in die Küche gerannt, habe Messer und Schürhaken genommen. Weiter? Und habe sämtliche Reifen zerschnitten. Oh, lieber. Um jedes Risiko zu vermeiden, habe ich noch die Motorhaube geöffnet und mit dem Schürhaken ein bisschen herumgestochen. Eine ziemliche Ruine, Ihr Wagen. 1800. Selbstverständlich komme ich für die Reparatur auf, James. Sie haben doch nichts dagegen. Dagegen? Jedenfalls soll das unsere Gefühle füreinander in keiner Weise beeinträchtigen, in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja heiraten wollen. Sie heiraten. Lieber springe ich in die Themse. Bitte geh ihm nach, Tante Eliza, und tröste ihn. Ich fühle mich doch ein wenig angegriffen. Ja, ich werde ihm klar machen, wie anstrengend es ist, fachmännisch Autos zu zerstören. Ja, und man erntet so wenig Dank dafür. Dort. Oh, hast du mich erschreckt. Meine armen Nerven. Dort, du hast mich kürzlich was gefragt. Jetzt weiß ich die Antwort. Tut mir leid, aber ich habe es ganz vergessen, was es war. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Du hast gefragt, ob ich dich liebe. Absurde Frage. Na und? Von ganzem Herzen. Ich habe dich vom ersten Moment unserer Bekanntschaft an geradezu leidenschaftlich geliebt. Zu spät. Inzwischen habe ich Blenkinsop mein Ja-Wort gegeben. So ein Wort muss man halten. Unsinn. Wie bitte? Unsinn. Gibst du dich vielleicht der Illusion hin, dass ich nun direkt in deine Arme fliege, nur weil deine Braut dich sitzen gelassen hat? Warum müssen Frauen nur so brutal sein? Ich habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und ein Ehrenmann zu bleiben. Und was ist die Folge? Man behandelt mich wie ein Verbrecher. Außerdem weißt du ja, warum Nelly dich hat sitzen lassen. Weil du ein... Vater Mensch bist, in Großbuchstaben. Ja, ich bin ein bisschen dumm. Deswegen liebe ich dich wahrscheinlich so sehr. Mein lieber Gerald, du wurdest von deiner Leidenschaft zu Nelly in einem Monat kuriert und ich zweifle nicht daran, dass eine Woche in Paris deinen Liebeskummer heilen wird. Tja, ja dann auf Wiedersehen. Gute Reise. Mr. Blenkinsop lässt Ihnen ausrichten, Madam. Sie möchten sich mit der Reparatur des Wagens ruhig Zeit lassen. Er fliegt nach Grönland zur Bärenjagd. Es ist gut, Charles. Sie können gehen. Leben Sie wohl. Da man dich nun auch hat sitzen lassen, wie wäre es, wenn wir unsere gebrochenen Herzen in Paris gemeinsam heilen würden? Keine schlechte Idee. Ich weiß da ein sehr romantisches kleines Hotel. Ja? Die Zimmer sind schon bestellt. Och, du Hinterlistiges, du bist ja so geliebt. Und wo bekomme ich eine Stellung, die meinen hohen Ansprüchen endlich gerecht wird? Und mit dieser Frage, meine Damen und Herren, wenden wir uns an Sie. Falls sich unter unseren Hörern jemand finden sollte, der weiß, wo man heutzutage noch einen, wenn auch unverschämten, so doch immerhin ebenso perfekten Diener sucht, so möge er sich bitte an den Saarländischen Rundfunk wenden. Wir brachten ein Lustspiel von William Somerset Maugham, Mrs. Dodd oder Lieber reich und glücklich, in der Übersetzung von Helmut Pigge. Die Personen und ihre Darsteller waren Mrs. Frances Dodd Worsley, Christine Wodecki, Freddie Perkins, ihr Neffe, Friedrich Wilhelm Timpe, Miss Eliza McGregor, ihre Tante, Margot Schönberger, Gerald Hallstein, Lord Hollington, Gerd Remus, James Blenkinsop, Gerd Tellkampf, Lady Salinger, Helma Seitz, Nelly, ihre Tochter, Monika Weber-Brinkmann, Mr. Rixon, Rechtsanwalt Peter Arthur Stiege und Charles, ein Diener, Heinz Stöver. Ton Ernst Becker, Schnitt Rosel Wack. Funkbearbeitung und Regie Wolfgang Schenk.